Claudius would call item a little. Sehr geehrte Organismix. Geehrtix. Geehrtix Organismix. Ich glaube, ich lerne es nie. Das glaube ich auch. Willkommen zur Folge 19 unserer dunklen kleinen Lesostunde. Ist es schon soweit? Ich glaube schon, ja. Wie konnte das passieren? Oder ist es 19? Wo ist all die Zeit hin? Oder ist es 18? Wer hat an der Uhr gedreht? Dr. Kurz. Ist es wirklich schon so spät? 16 war... hier auf der ESO-Messe, 17 war April und mit den 18, Kassetten. Genau, und 18 war Dingensbummens. Was ja. Hier die Gottesmatrix, wobei ich nach wie vor finde, dass die Gottesmatrix eines der spaßigsten Dinge war. Ja, das war, um nochmal dieses schöne Wort zu benutzen. Paneklektizistisch. So ist es. Paneklektizistischer Irrsinn. Ja, und das Geilste daran, und das ist für mich ein Highlight, das vermutlich niemals in Vergessenheit geraten wird, ist, dass Gabriele Müller ihre eigene Rezension geschrieben hat. Ja, das war sehr schön. Heute hingegen... Heute begeben wir uns auf ungewohntes Terrain. Aber natürlich ist das völlig berechtigt, denn wir haben bis jetzt ja die Feld-, Wald- und Wiesen-Esoterik abgefrühstückt. Ich habe gerade Terrain wunderschön ausgesprochen. Hast du das gemerkt? Und... dann ist uns etwas vorgeschlagen worden und auch gleich eingesendet worden, was einen anderen noch gar nicht von uns betretenen Bereich der Esoterik darstellt, nämlich den Okkultismus. Du musst auch sagen, von wem natürlich. Es uns eingesandt wurde. Eingesandt hat uns das unser Mit-Podcaster und Mit-Skeptiker und natürlich langjähriger Hörer und größter Fan, der Buddler, der gerne der Buddler genannt werden möchte. Der hat auch einen Blog und der hat auch einen Podcast. Hört da mal rein. Ausangegraben heißt das, ist auf jeden Fall empfehlenswert. Hört da mal rein. Und wenn ihr den noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr das schleunigst. Hopp, hopp, hopp. Ändern. Sofort. Das Buch, das er uns geschickt hat, heißt Die dunklen Künste von Mordor. Ich meine, man geht nicht einfach nach Mordor. Ja, das ist so. One does not simply slip and slide into Mordor. Das ist übrigens ein Meme, das mich nach wie vor sehr, sehr erheitert. Wenn du, gib mir einen bei Google. Nein. Der Weg der Erwachten ist der Übertitel des Buches, nicht Untertitel, denn es steht ja über der Titelsache. Sache. Das Ganze ist im Bohmeyer Verlag erschienen. Und auf der Titelseite steht gar nicht der Autor des Buches. Aber jetzt bin ich durcheinander. Guck mal, da steht die dunklen Künste von Mordor. Aber jetzt steht hier, Frater Mordor hätte das geschrieben und das heißt nur die dunklen Künste. Ja, vielleicht ist das dann auch gemeint. Also auf jeden Fall heißt das Buch Die dunklen Künste und von Mordor, also dem Bruder Mordor, der ist dann wahrscheinlich der Autor. Ja, ja. Das Titelbild ist kein bisschen klischeehaft. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Da ist also auf gar keinen Fall in etwa, ich würde sagen, 45% der unteren Hälfte ein dunkler Ozean und darüber ein riesiger, klischeehafter Vollmond. Surprise! Und mitten auf dem Mond ein brennendes Ankh. Ankh an dieser Stelle ist das ägyptische Henkelkreuz, das, glaube ich, ein Symbol für die Unsterblichkeit sein soll. Für Spülmittel. Henkel? Spiel die schlaue Art zu waschen? Okay, das war witzig. Und du darfst jetzt auch mal lachen. Ich lache. Dr. Kurz! Ja, haben wir wieder gelacht, ne? Das war witzig und es war spontan. Henkel, verstehen Sie? Chemiehersteller. Verstehen ja, Sie? Ja. Also das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, sind drei Wölfe, die diesen Mond anheulen. Ja, Three Wolf Moon. Übrigens, jeder Hörer, Hörix, jedes Hörix. Welchigs ein Three Wolf Moon T-Shirt besitzt, ist auf jeden Fall ganz oben auf meiner Liste der coolen Leute. Ja, dann bitte ein Selfie einschicken und ich schwöre, jedes Bild von Three Wolf Moon tragenden Organismix, die unsere Hörigs sind, hänge ich bei mir ins Büro an die Wand. So, schon wieder eine neue Vorhersage getroffen. So sieht's aus. Ich lese den Klappentext von Die dunklen Künste. Von Frater Mordor. Die dunklen Künste ist ein Werk... Warte mal, ich brauche mal irgendwie so eine... Ja, du musst das mit so einem Gloomy Sound untermalen. Gib doch mal Gloomy ein, dann kommt bestimmt was. Nein, Kolosseum. Nein, das will ich nicht dafür benutzen. Aber das passt da ziemlich gut dazu. Meinen Sie? Ja, das erste Lied von der Platte, das wir in Australien gehört haben, das passt da total gut dazu. Wohl. Die dunklen Künste ist ein Werk, wie es zuvor keines gegeben hat. Es distanziert sich von der zumeist kindlichen und ängstlichen Auffassung der okkulten Welt und der Bücher, die bisher darüber geschrieben wurden. Es bewegt sich... Ich mach das aus atmosphärischen Gründen. Ja, aber wenn das eine Atmosphäre ist, die einem auf den Sack geht, dann... Muss man damit mal klarkommen. Na. Nee, das klingt nicht. Und der Bücher, die bisher darüber geschrieben wurden. Es bewegt sich am Rande dessen, was der Mensch imstande ist zu begreifen, ohne in den Abgrund zu stürzen. Und manchmal trägt es ihn auf dunkle Seiten darüber hinaus. Auf dunkle Seiten darüber auf hinaus? Auf dunklen Seiten. Verstehen Sie denn nicht? Oh, das wird nachher wieder richtig kacke zum Abmischen. Kannst du ja mal was leiser machen. Nicht, die dunklen Künste beschreibt Techniken und Lehren der verborgenen Welt. Sie behandeln die Bereiche dessen, was allgemein als Magie bezeichnet wird. Ja, dann wissen wir ja, was schon Bibi kommt. Bibi Blocksberg, die kleine Hexe. Nein, wohl eher. Danke für diesen schönen Abend. Nein, ich bin, komm und zeig uns, was du kannst. Nein, wir haben gelernt in The Magic von Rhonda Birne, dass du die ganze Zeit Danke sagen wirst, das stimmt. Das war nicht The Magic, oder? Doch. Wie hieß denn das andere nochmal von der? Das Sekret. Ach, und das Sekret will uns ja niemand geben, also können wir das auch nicht machen. Wieso will uns niemand sein Sekret geben? Das könnte jetzt falsch verstanden werden. Ja. Da ist es. So ist es. Also, mal gucken, wie das gleichzeitig klingt. Vielleicht verstörend. Magie bezeichnet wird. Doch die dunklen Künste behandeln dieses Thema nicht nur. Sie erklären es, beschreiben die Wirkungsweise und welchen Gesetzen sie folgt. Und das Werk geht darüber hinaus. Es offenbart... Man hört gar nichts. Ich muss das andere lauter machen. Oh, kannst du bitte wieder gleichzeitig Monolith anmachen? Ich es offenbart, gleich und töte jemanden. Es offenbart und erklärt die tiefsten Geheimnisse, die Mann, bis jetzt teilweise nur wenigen Eingeweihten mündlich überliefert wurden. Das Buch ist schon auf der Rückseite so viel geschwurbelt, dass ich... Verlasse die Konformität der menschlichen Welt und schreite über die Grenzen hinaus. Werde mehr als Norm, Ordnung und Zwang. Glaube nicht an Einschränkungen, sondern blicke in das Extreme des Seins und lebe. Liebe Organlibix-Organismix, uns ist ein kleiner Fauxpas passiert. Mit uns meint sie sich? Und mit uns meint sie sich, meint er... Was? Warum soll ich überhaupt irgendwas löschen auf der Speicherkarte? Die ist doch unendlich groß. Warum sollte ich irgendeine Datei löschen? Das wäre ja verrückt. Ich, Frau Granes, brauche nichts zu löschen. Ich heiße kurz verfickte Scheiße. Manjana. Bloß nichts ordentlich machen. Immer nass-sauer. Du hast mich immer geheiratet. Füße hoch. Immer nichts. Jetzt reicht es. Mach deine Aufgabe hier. Ja, falls jetzt nicht das Teil explodiert, weil du vergessen hast, zu ölen oder Benzin reinzutun oder sonst irgendwas. Mhm. Ich erinnere dich. Das ist nicht, als würde das jetzt irgendwas vernichte, besser machen. Vernichte, besitze, verlange, verliere, erblühe, sei. Hierin steht geschrieben von der Beherrschungspsychologie und der Kunst der Manipulation. Das lese ich jetzt nicht alles, das ist aus Inhaltsverzeichnis. Also im Prinzip erblühe, sei etc. Pepe. Unten sagt er dir noch Schatten, Blut, Leben. So. Ich finde, da wir das Substantivspiel spielen, solltest du noch ein paar mehr Substantive einwerfen. Käse. Wurst. Moppen. Bananenkarton. Polizeipistolenhalfter. Donaudampfschifffahrtskapitänsmützendruckerei. Nein. Doch. Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitänsmützenfabrikanten-Türen-Knauf-Herstellungsapparaturen, Ölungs-Ingenieur-Ausbildungszentrums-Tür-Knauf. Fabrikant. So. Okay. Hier vorne ist gleich was drin, was ich geil finde. Das hatten wir so noch nie. Aha. Ach so, hier steht jetzt also noch relativ viel mehr. Das Buch ist also 2005 erschienen. Die dunklen Künste, der Weg der Erwachten, das Buch Noctemeron, die zweite Offenbarung, Artis Sapientiae, von Frater Mordor, www.noctemeron.com. Ich finde, da sollte Noctemoron stehen, ich glaube, das steht da auch. Mhm. Am schwersten ist das Erschaffen. Erhalten ist leichter als zu erschaffen. Zerstören ist leichter als zu erhalten. Man muss zerstören, um zu erschaffen. Hier schließt sich der Kreis. Nein, hier schließt sich kein Kreis. Ja. Nichts. Das ist einfach nur dummes Geschwurbel. Vita Mortuoredo. So, ausdrücklicher. Kannst du jetzt meinen Dummi-Sound hier? Schocke. Das sieht nicht nach Dummi-Sound aus. Wieso? Ausdrücklicher Haftungsausschluss und Warnung. In diesem Buch wird das Unaussprechliche genannt und über Bereiche gesprochen, die manchen Menschen unbekannt bleiben sollten. Zarten und ängstlichen Gemütern ist vom Lesen dieses Buches ausdrücklich abzuraten. Autor und Verlag weisen hiermit ausdrücklich darauf hin, dass jeder Mensch für sein Handeln selbst verantwortlich ist. Beide weisen jede Haftung von sich, die sich durch das Lesen, die Anwendung, Ausführung oder durch andere Arten von Missbrauch der hier gemachten Informationen begeben. Das finde ich sehr gut. Also Lesen, Anwendung und Ausführung sind Arten von Missbrauch der hier genannten Informationen. Verstehe. Selbstverständlich wird der Leser insbesondere angehalten zu glauben, dass dieses Buch eine rein fiktive Schrift ist, alle Charaktere rein frei erfunden und somit alle Ähnlichkeiten zu lebenden Personen rein zufällig sind. Der Autor und die Mitwirkenden übernehmen keinerlei... Das war das letzte Thema. Du bist ein schlechter Mensch. Der Autor und die Mitwirkenden übernehmen keinerlei Haftung für Schäden physischer, psychischer oder seelischer Natur, die das Werk hervorrufen können. Warum nicht? Ja. Okay, also. Wir haben ein Inhaltsverzeichnis. Das ist übrigens alles in dieser komischen... Wie heißt denn diese Schrift? Fraktur. Ja, das ist ja keine richtige Frakturschrift. Das ist so eine Gothic-Schrift. Fraktur ist das. Nee, meine Mutter ist Fraktur. Deine Mutter ist Prostituierte. Oh Gott. Haben das Gebölke macht einen ja mürbe. Mich macht das mürbe, verdammte Scheiße nochmal. So, das Inhaltsverzeichnis sieht aus, als sei das mit einem billigen Word-Prä angefertigten Inhaltsverzeichnis gemacht worden. Ja, es ist vermutlich auch... so, und es gibt jetzt also verschiedene fettgedruckte Titel, die heißen Fundamente, Wissenschaft, Zwielicht und Reflexionen. Und darunter haben wir jedes Mal jeweils so Unterkapitel wie unaussprechlich, Tao, Geständnis, Warnung. Dann bei Wissenschaft haben wir die dunklen Künste, Beherrschungspsychologie. Beherrschungspsychologie. Psychologie. Super. Am Anfang war das Wort, die Schattensprache, ich und du, das Geheimnis der Lebensenergie, Yin-Yang, Qi, Chakrentraining. Man bleibt irgendwie nirgends von diesen verkackten Chakren Das scheint verschont. Irgendwie so ein Lieblingslutscher von den Spackos zu sein. Das Mysterium des Karma, Physik der Magie, und damit habe ich einen Gewinner. Damit fange ich an. Willst du mittendrin anfangen? Ich fange noch nie am Anfang an. Ja, aber meistens so Dingsy. Oder nicht? Ja, hier vorne steht so ein Gedicht. Das Gebet. Das ist auf Englisch. Da steht dann 13. The black sun rises, cancelling all we know. Blood is always running the wrong way, which is to say that it is always running towards everything. Ich lese das jetzt mal richtig vor. The black sun rises, cancelling all we know. Blood is always running the wrong way, which is to say that it is always running towards everything. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass der Frator Mordor genauso Englisch spricht. Ja, das stimmt. Okay, soll ich so weitermachen? Ach, warte mal. Wahrscheinlich sogar... The black sun rises, cancelling all the no. That is always running the wrong way. Which is to say that Ronnie is always Ronnie towards everything. Okay, dann kommt 6.5. A release of instability across the sky... Falling down into the earth, each perception based and cleansed at once. Dann 3.25. Every street corner, blood. Every memory, blood. Every extinction, blood. Every lover, blood. Bla bla bla, also alles ist Blut. Alles ist Blut. Der Anfang. All great truths begin as blasphemies. George Bernard Shaw, Anna Janska. Das ist ja diese klassische Fallacy, dass die Leute, die bekackte Kacke erfinden, immer denken, aber den Galileo haben auch alle für verrückt gehalten. Ach so, ja genau. Die ich bin ein verkanntes Genie-Fallacy. Ja. Die dunklen Künste ist das zweite Buch von den Schriften Noctemeron. Ich nenne das jetzt nur noch Noctemoron. Die Themen des Buches Noctemoron vom Wesen des Vampirismus waren vorwiegend auf das Wesen der Vampire, der Schatten, der Dämonen unter den Menschen ausgerichtet. Die dunklen Künste gehen weit über die spezifischen Grenzen der ersten Schritt hinaus, dennoch sind sie Teil derselben. Die Themen in diesem Werk sind noch immer für die Schatten gedacht, doch sie sind durchaus auch für das Individuum praktizierbar, das den Willen dazu besitzt. Ach, das ist bestimmt dann für so diese Vampir-Typis. Also da gibt es ja dieses Vampir, da habe ich dir mal so ein Buch dazu geschenkt. Das war Mist. Nutzloses. Ja, aber das ist, ich glaube, da geht es um diese Subkultur oder so. Ja. Fühlen sich da jetzt vielleicht angesprochen. Es ist das erste Werk, welches, außerdem sagt man nicht, das war Mist. Ich habe es dir geschenkt. Ich habe da ganz... Na, die Geste war gut, aber das Geschenk selber war nicht in Ordnung. Es ist das erste Werk, welches die Geheimnisse der Lebensenergie und der Seele entschlüsselt. Ach, das ist immer so gut, wenn irgendwelche dahergelaufenen 0815 Arschgeigen denken, sie hätten irgendein Geheimnis, das noch niemand vor ihnen entschlüsselt hat, entschlüsselt und sie publizieren das dann selbst verlegt oder so. Ich weiß ja nicht, wie der aussieht, der Frater Mordor, aber ich glaube, ich könnte mir den vorstellen als so einen hageren Typ mit Glatze, der immer eine Sonnenbrille hat, auch wenn es draußen ganz dunkel ist, und so einen Stock. Ich stelle mir den vor wie diesen Pornodarsteller, diesen Sachsen-Paule. Und ich glaube, ich hatte recht. Das ist doch kein Bild von dem. Was denn sonst? Das ist doch Anton Sander LaVey. Das ist deine Mutter. Nee, das ist LaVey. Du kennst also LaVey? Sicher. Woher denn? Supermarkt. Supermarkt. Ja, man weiß es nicht. Du kannst ja mal eingeben, wer ist... Frater Mordor, dann taucht vielleicht irgendwo ein Name auf und dann kannst du den... Ja, wir werden es nicht herausfinden. Also, weiter im Text. Es ist das erste Werk, welches die Geheimnisse der Lebensenergie und der Seele entschlüsselt, welches das Mysterium des Karma erklärt und das erste Werk, das von der geheimen Technik der Todesengel berichtet. Geheime Technik? So. Ja. In keinem anderen Werk wurde je eine solche direkte Macht offenbart oder solche Arkanen dem Menschen entschleiert. Ich habe übrigens bei dem Esoterik-Messe, bei diesem Vortrag, da war ich kurz davor, mich zu melden und mal was über Todesengel zu fragen, weil die gibt es ja in dieser Engelwelt bestimmt auch und ich wollte mal fragen, wie die so sind. Ja, ich wollte auch eigentlich fragen, wie so das Sozialleben von Engeln ist. So, ob die auch mal Beef untereinander haben und so. Ja, aber wenn man dann sagt, ich hatte so einen dunklen Engel hinten dran, der... Ja, dann ist allerdings Game Over. Okay. Ich flippe aus, Dr. Kurz. Jetzt macht er hier Bibliografie für dieses Werk. Es wurden nur die Bücher Das Tao der Physik von Fridtjof Capra und Die tanzenden Wuli-Meister von Gary Zukav verwendet. Ach nein, jetzt schon wieder so eine Aneinanderreihung von irgendwelchen Insider-Worthülsen, Wort-Name-Dropping. Ja, aber ich kenne den 5. Baron aus dem 7. Holland-Kreis, der heißt Egon Ich habe noch nicht mal einen verfickten Absatz gelesen. Ja, dann mach doch mal weiter. Es ist für die Suchenden geschrieben, den Suchenden geschrieben, der damit umgehen kann, dass die Welt, wie sie sich im Verborgenen darstellt, eine andere ist, als die, an die der Profane glaubt. Daher wurde das neue Werk auch nicht unter der Schirmherrschaft des Noctomoron veröffentlicht. Es kann als solches angesehen werden und komplettiert. Die erste Offenbarung kann jedoch auch alleine stehend gelesen und verstanden werden und ist als solches durchaus gedacht. Wo das Noctomoron Chaos in der Ordnung war, sind die dunklen Künste Ordnung im Chaos, denn alles braucht einen Ausgleich, um vollkommen großgeschrieben zu sein. Unaussprechlich. Das Unaussprechliche vermag ich nicht zu lehren. Ich vermag nicht niederzuschreiben, was jenseits der Worte liegt. Moment. Also er kann das nicht, aber wurde hier nicht. In diesem Buch wird das Unaussprechliche genannt. Was denn nun? Ja, man weiß es nicht. Hast du überhaupt das Vorwort gelesen? Ich habe angefangen, dann musste ich kotzen. Toll. Ja, es gibt kein Vorwort hier. Unseriös. Doch ich kann die Macht dieser Welt aufzeichnen. Ich kann die dunklen Künste lehren und diese allein liegen schon weit jenseits der Vorstellungskraft der meisten Lebenden. Ich lehre dich die Macht über Menschen, das Wasser. Ich lehre dich die Unbesiegbarkeit, das Feuer, außer durch ABC-Feuerlöscher. Ich lehre dich das Fliegen ohne Flügel. Elektrofeuer. Die Luft. Ich lehre dich die Unsterblichkeit, die Erde. Ich lehre dich die Beherrschung des Universums. Nur das? Der Geist. Das ist ja, Pillepalle. Keine dieser Künste ist leicht zu erreichen. Ach so. Doch sie bedürfen keines göttlichen Willens. Sie bedürfen keiner Segnung einer höheren Macht. Alles, was es bedarf, ist der Wille zur Macht und also, die Arbeit. Also ich dachte, das kam die Kontonummer von dem. Am eigenen Sein. Es gibt keine Entschuldigung vor dem Schicksal, auch keine Ausflucht. Wie viele andere Autoren es gerne praktizieren, die eine Nichtfunktion ihrer Offenbarung damit entschuldigen, dass es eben nicht der göttliche Wille sei, sondern nur die Wahrheit der Lehren, die gefährlich und wirklich sind und eigene Arbeit bedürfen. Hier ist der Weg. Gehen muss ihn jeder alleine. Niemand behauptet, dass es leicht wäre, denn wenn es leicht wäre, so wäre der Weg nicht mehr geheim und selten und viele würden ihn beschreiten, die seiner nicht würdig sind, die nicht stark genug sind, die ihn nicht verdienen. Außer mir. Ronny Frater Mordor als Horstmannsköttel. Berufen wird jeder von sich Pumor. Selbst. Ja. Ich bin stark genug. Ich bin super. Sollte so Dimmu Borgir eigentlich im Hintergrund laufen. Oder schlechte neue Cradle of Filth Sachen. Berufen wird jeder von sich selbst, doch die Hürden sind ja auch in jedem selbst und das Versagen wird aus der eigenen Schwäche geboren. In unserem Tao, in unserem Handeln folgen wir dem Tao, Klammer auf Dao. Wenn man da die Vokale vertauschen würde, würde sich das wie Toa anhören. Und was soll das sein? Das sagen diese... Niedersachse, der Fußball guckt? Ja, so diese Leute, die dieses Spiel mit diesen 12 verschwitzten Simpeln da gucken. 12? Ich dachte 11. Was? Pff, Peanuts. Und so dann, wenn da so ein Ball in so ein Ding geschossen wird. Sagt man doch. Ja, ja. In unserem Handeln folgen wir dem Tao, der von dem diesseitigen Gedanken nicht zu erfassen ist und nicht in Worte zu kleiden ist. Daher erhält es den Namen Tao, anstatt den Namen, den es nicht hat. Das Tao der Liebe? Ja. So werden wir zum Tao, Weg selbst, und werden zum Einklang mit der Natur. Es ist das Nichtstun, Wu-Wei, des leeren Handelns. Denn die Welt ist leer. Erst dadurch, dass wir aus dem Nichtstun bewusst werden und die Leere in der Welt erkennen, erkennen wir den Weg und werden zum perfekten Einklang. Und dieser führt einen zu uneingeschränkten Kräften, Toro, in denen man die irdischen Unterschiede verliert und auch der Tod als irdisches Gesetz aufhört zu existieren. Geständnis. Zu Beginn muss ich gestehen. Mein Geständnis wird zur Verachtung vieler derer sein und führen, die glauben, den Weg der Magie oder des Okkulten zu beschreiten. Der Satz ergibt echt gar nicht mal Sinn. Doch hier muss ich gestehen, dass es mir zuwider ist, die Schwäche und Intoleranz, die Arroganz und Inkonsequenz der meisten zu sehen, die glauben, den Weg des Okkulten zu beschreiten. Blut im Stuhl. Diese Ablehnung reicht über die Grenzen der magischen Subkultur hinaus. Ja, und schließt alle verneinenden Wissenschaftler, ich gucke jetzt niemand Bestimmten an, manipulierenden Politiker und einschränkenden Gesetzgeber mit ein. Es ist die Einschränkung dessen, was veröffentlicht werden darf, das die Wahrheit sterben lässt. Es ist die Willkür der Gerichte. Denn Menschen können keine objektiven Urteile fällen, wie die Psychologie beweist. Und die wenigsten Prozesse sind so offensichtlich, dass eine objektive Urteilssprechung möglich wäre, welche die Angst derer schürt, die nach Wahrheit suchen. Es ist die Gewalt der monotheistischen Religionen, die zum Grab der Erkenntnis wurde und wirklichen Glauben jahrhundertelang vermied. Oh, schon ist der Satz in die Wicken gegangen. Ja. Am Anfang denkt man ja, Religionskritik. Und was ist? Die Religion ist nur schlecht, weil die den nächsten Trottelglauben verboten hat. Und in den modernen Tagen, da in den sogenannten modernen Ländern die Möglichkeit besteht zu lernen, sich zu entwickeln, meinen viele dem Ruf der Möglichkeiten folgen zu müssen. Meinen viele im Okkulten einen Sinn oder ein Abenteuer zu finden. Meinen sie, der Weg sei für sie bestimmt? Ich blicke mich in der Welt um und sehe hunderte Orden, Tempel, Häuser und Clans, die von Meistern geführt werden, die nur wenig Wissen besitzen. Das Halbwissen, welches verbreitet wird, was als absolute Wahrheit geglaubt wird, stößt mich ab. Denn nur ich habe in stundenlangen Sitzungen auf dem Scheißhaus in Buxtehude die einzig unumstößliche Wahrheit gefunden. Und habe daraufhin die Paterprüfung verpasst, weswegen ich immer noch Frater bin. Ich verachte die Magier, die meinen, alles Wissen zu besitzen und den wahren Glauben, die einzige Macht zu besitzen und welche verdammten Magier? Vom Schicksal dazu berufen zu sein. Er ist ja auch ein Magier. Ich blicke in Arroganz und kaltem Lächeln auf die Kinder und möchte gerne die glauben, Vampire zu sein und Angst oder Abneigung vor dem süßen Blut hegen. Ich hege Verachtung für euch und den Glauben an eine heile Welt. Ich verabscheue die Einschränkung. Daher rufe ich das Extreme durch dieses Werk an. Magie bedeutet, Grenzen zu überschreiten und nicht sich damit zu brüsten oder sich darin fantasievoll zu verstecken. Vampirismus bedeutet, den Willen zu leben in allen Konsequenzen und vor allem beide den Hang zum Extremen. Weiß der, dass der kein Vampir ist? Ich glaube nicht. Denn die Spiritualität lässt sich nicht in dem finden, was man sich wünscht, sondern darin, was man tut. Warnung! Von hier aus, von genau diesem Wort an, gehst du, Organismix, hier steht Leser, ich übersetze das mal durch das Zeitgemäße. Ja, das ist ja auch. Weiter. Ich finde, das solltest du jetzt für die Warnung als Hintergrundmusik laufen lassen. Hier ist deine letzte Chance umzukehren. Leg das Buch weg. Wenn du nun weiterliest, so wirst du Erfahrungen und Wissen erlangen, die vielleicht mehr sind, als du jemals wolltest. Alles, was du von nun an lesen wirst, liegt in deiner Entscheidung. Erinnere dich, es ist deine Entscheidung. Wenn du nun doch weiterliest, so geschieht das auf deine eigene Verantwortung. Man sagt, die Welt sieht schön aus, wenn Frost auf ihr liegt. Ich dachte, er habe magische Kräfte. Du hast jetzt einfach mal einen cool betonten Schlusssatz versaut. Okay, dann bist du dran, aber bitte nimm mir nicht meine Magie der Physik weg. Nein, nein. Physik der Magie weg. Ich dachte, Physik ist Magie durch Wollen. Nee, Magie ist Physik durch Wollen. Muss man wissen. Wie ist es denn nun richtig? Physik ist Magie durch Wollen. Ist das so? So ungefähr. Wer weiß das? Wieder keiner. Oh, die neun Pforten. Das ist gut. Da steht die neunte Pforten. Das stimmt, die neunte Pforten. Also aus dem Kapitel Wissenschaft. Unterkapitel Beherrschungspsychologie. Werde ich einige ausgewählte, aus der Beherrschungspsychologie. Ich meine, wir wollen ja auch Value for No Money bieten. Das heißt, die Leute, die das hier hören, sollen nachher in der Lage sein, durch Psychologie andere Leute zu beherrschen. Ich zünde mal Kerzen an. Und so ein paar Sachen werde ich da mal zum Besten geben. Also und Oberkapitel Wissenschaft, Unterkapitel Beherrschungspsychologie. Und da kennen ja vielleicht einige Leute mit einem entsprechend gearteten Filmgeschmack den Film Die Neuen Pforten mit Johnny Depp. Da geht es um so ein Buch, so eins wie das, was wir hier lesen. Guck mal, sollen wir heute mal ein Live-Foto von unserer Darbietung online stellen? Nein. Oh ja, vielleicht solltest du. Und jetzt lese ich anderes anziehen dafür. Die Neunten Pforten. Guck mal, hier, wo ist denn mit den Kassetten? Kannst du auch so lesen? Das Licht. Nein, mach das Licht an. Und so? Man kann das Licht nicht sehen auf der Aufnahme. Aber das ist für das in Spirit. Nein. Du machst ja alles kaputt. Du hast die Kerzen ausgemacht. So, die neunten Pforten. Guck mal, hier siehst du den Rauch aufsteigen. Das ist schon auch... Der Körper eines cool. Menschen hat Öffnung. Das stimmt. Ach so, ich dachte, der Satz wäre da schon zu Ende. Über die der Geist angegriffen werden kann. Ja, dieser... Kommt er jetzt mit 9 Pforten, also 9 Öffnungen? Ja. Hat das was mit 3 Lochstu... 9 Lochstute. Also, der Körper eines Menschen hat Öffnungen, über die der Geist angegriffen werden kann. Dieser Angriff kann hart und stürmisch, aber auch verborgen und verschlagen geschehen. Anlauf statt Gleitgel. Knick, knack, Sie wissen schon. Diese Punkte der Öffnung zum Geist werden die neunte Pforten genannt. Diese sind natürlich tatsächlich 2 Augen, 2 Ohren, 2 Nasenlöcher, ein Mund, ein Geschlechtsorgan, in Klammern Haut, ein Arschloch. Anus! Ach so, also nicht zu verwechseln mit Venus und Genus. Über jede dieser Pforten kann der Geist des Menschen beeinflusst werden. Die Sinnesempfindung des Tastens, die Haut, wird mit unter die sinnlichen Empfindungen gezählt und daher unter den Geschlechtsorganen eingeordnet. Ah! Greift man zum Beispiel die Pforten der Ohren an, so streut man zum Beispiel Gerüchte aus und flüstert falsche Tatsachen ein. Ein Angriff auf die Pforten des Geschlechtsorgans kann zum Beispiel über einen sexuellen Syphilis. Akt geschehen, etc. Nimmt deine Mutter jetzt eigentlich Antibiotika? Hör auf damit! Entschuldigung. Du darfst das hier nicht machen. Meine Mutter ist die süßeste und liebste Frau der Welt. Du darfst das hier nicht machen. Nein, du darfst das hier nicht machen. Die neuen Pforten sind die Grundlage für nahezu jeden mentalen Konflikt zum Probanden und können über jede der neuen Pforten geschehen. Sind das die neun oder die neun? Die neuen Pforten stellen in den okkulten Lehren auch einen Weg in die manifestierte Hölle dar. 9 Pforten, die es zu beherrschen gilt, um Einlass zu finden. Im Bereich der neuen Pforten und allgemein in der Beherrschungspsychologie sollte darauf geachtet werden, dass Menschen einzeln behandelt werden und nicht in Gruppen. Kaufen Sie jetzt die neuen Pforten von Pfortomat. Von Bukake. Auch in mit weniger Kalorien. Wie sieht denn ein Angriff der Geister, meines Geistes über meinen Anus aus? Das würde ich doch echt gerne mal wissen. Nein, vor allen Dingen, wie sieht das denn aus, wenn man das in der Gruppe machen will? Du weißt doch, dass im Orion-Store, von dem ich gehört habe, von Leuten, die da gekannt werden, von Leuten, die ich selber persönlich kenne, dass es da so einen Buttmaster-Buttplug gibt. Das heißt, glaube ich, S-Master. Ja, da kennst du dich offensichtlich besser aus. Und jedenfalls da... Das sieht aus wie eine kleine Rakete. Ja, und wenn du den in die eine Pforte mal rein montierst, dann... Ist das ein Angriff auf meinen Geist? Ja, okay. Offensichtlich. So. Gruppen haben häufig eine andere Wahrnehmung und eher eine zentrale Aufnahme, denn eine individuelle. Und sie neigen dazu, starr zu sein und vermögen Einstellungen nicht plötzlich zu ändern. Im Gegensatz zum Firefox, da kann man Einstellungen relativ leicht ändern. Mhm, ein Klick und zack sind die Einstellungen geändert. Machst du hier gerade wirklich Schleichwerbung? Natürlich geht auch jeder andere Browser, zum Beispiel Firefox oder der Browser von Mozilla mit diesem gelb-orangenen Fuchs. Der ist auch gut. Mhm. Oder Feuerfuchs auf Englisch wäre auch noch in Ordnung. Du bist mit deinem Ellbogen auf meinen Haaren. Dieses ist schmerzhaft. Ja, irgendwas ist ja immer. Mach mal hier das mit die bitte Kassetten. Weg. Aua, aua! So, der Einzelne hingegen vermag seine Einstellung aus Furcht, Überzeugung oder mit einem Rechtsklick oder der Einfachheit halber in einem Augenblick zu ändern. Das war es auch schon mit den neuen Worten. Ich habe nicht viel verstanden. Ich auch nicht. Aber gut. So, also ich hoffe, das hilft jetzt schon bei der Beherrschungspsychologie. Was wollte ich noch? Ah ja, hier genau. Dummheit natürlich. Das ist ja immer auch schön, wenn einer dumm ist. Lerne, dumm zu sein. Weise ist der Satz, für einen Dummen ist es schwer, intelligent zu sein, doch für einen Intelligenten nicht schwer, sich dumm zu stellen. Vor allen Dingen nicht schwer, sich, dumm zu stellen. Ja. Quod erat demonstrandum. Ja. Lerne Interpunktion. Für einen Nicht-Interpunktionsbeherrscher ist es schwer, Interpunktion richtig zu machen, etc. pp. Dummheit kann ein Schutz sein und man kann sich darin verbergen. Dummheit wird unterschätzt und jemanden zu unterschätzen heißt, ihm die Möglichkeit zum Todesstoß zu geben. Drunter tut das nicht. Wer mächtig ist, braucht keine äußere Machtdemonstration. Irre ich mich oder hat eine der unerheblichsten und zugleich dümmlichsten Kreaturen dieses Viertels der Galaxis? Nina Hagen? Auch ein Buch geschrieben. Nein, Nina Hagen ist Abschaum. Und es geht los. Ich glaube, ich lese gleich mal meinen Text über Nina Hagen vor, einfach um das mal loszuwerden. Das mache ich ich weiß, wo ich das mache. Aber so, vielleicht auch nicht. Mal, man wird sehen. Aber was ich sagen wollte, ist jedenfalls, diese Kreatur hat ein Buch geschrieben, das heißt, sei schlau, stell dich dumm. Ich weiß nicht, was traurig, das ist. Traurig, dass ich der Frater Mordor, Frodo, damit gemein machen muss. Was? Einfach mal googeln, sei schlau, stell dich dumm. Ich kenne das nicht, ja, klärst das, du mich auf? Das spricht für dich in dem Fall. So. Ausnahmsweise. Sich dumm zu stellen ist mit Narretei verbunden und man darf sich nicht... Oh, Narretei. ...zu gut oder zu fein sein, dumme Kommentare anzugeben oder schauspielerisch beschränkt zu sein. Allerdings... Hallo, ich bin sehr dumm, hallo. ...ist dabei wichtig, dies nicht zu überspitzt zu tun. Warum? Ich finde das zutiefst verstörend, was da gerade passiert. Dr. Kurz. Allerdings ist dabei wichtig, dies nicht überspitzt zu tun. Schauspielerei wirkt nur dann, wenn man sie nicht als solche erkennt. Es ist wichtig, den Gegner über die eigene Macht im Unklaren zu lassen. Ein Gegner, der über die Kraft und Stärken seines Feindes weiß, das heißt von, aber macht ja nichts, und auch ab und zu mal Grammatik gelernt hat, kann und wird, so er schlau ist, sich darauf einstellen. Macht erweckt Macht. Bei Dummheit muss er etwas berechnen, das er nicht berechnen kann. Bekannte Vor- und Nachmittags-Talkshows vermögen das Element der Dummheit, Verhalten, Sprache und Auftreten hervorragend zu lehren. Oh mein Gott. Gegen Dummheit selbst ist kein Kraut und keine Technik gewachsen oder erfunden worden. Man kann zwar sein Gehirn trainieren und sich Wissen aneignen, die Intelligenz aber, dieses Wissen anzuwenden, kann man nicht erlernen. Der Typ, ne? Das ist garantiert so ein Hans Wurst, so ein der so, weiß ich nicht, 1,80 groß ist, 50 Kilo wiegt, zu weite Hemden anhat, fettige Haare anhat, eingefallene Augen. Hochwasserhosen. Und dann so sich total böse und evil fühlt und den anderen überlegen. Pre-Wolf-Moon-T-Shirt. Genau, und dann so, ich spiele jetzt blöd, weil ich die anderen überlisten möchte, um ihnen den Todesstoß zu versetzen. Ich rufe jetzt bei Mediamarkt Leipzig an und mache den psychisch fertig. Möglich, möglich. Oh Gott, das ist eine der... Ich habe sogar eine Kassette von Black Sabbath. Das ist echt eine Art von Menschen, die ich nicht schätze. Ich kannte mal jemanden, der gesagt hat, ich war im Gefängnis. Ich habe aus Blut und Zucker eine Bombe gebaut. Und der dachte, ich glaube das. Und genau so einer ist das. Ganz genau so einer. Möglich, möglich. Gegen Dummheit ist er. Kleine Unvollkommenheiten. Weiterhin ist es für andere angenehm, wenn man ein gewisses Maß an Unvollkommenheit an den Tag legt. Kleine Dummheiten. Ja, stimmt, weil sonst ist man ja vollkommen, wenn man das nicht versehentlich das extra macht. Der Frater, der ist vollkommen. Ja. Das Klerasil benutzt er. Kleine auch Dummheiten und Unachtsamkeiten über die andere und vor allem man selbst lachen kann zeigen, dass man auch nur ein Mensch, in Anführungszeichen, ist. Vollkommene Individuen machen anderen Angst. Ja, derer sind ja auch so viele unterwegs auf der Welt. Und zeigen ihnen die eigene Unvollkommenheit. Dies führt zur Ablehnung desjenigen, der nie Fehler macht. Ja, der Frater Mordor hat sich gedacht, nach 30 Jahren der Vollkommenheit, ich habe keine Freunde, keine Frau, keinen Job, weil alle mich hassen, weil ich so vollkommen bin. Mhm. Das ist genauso wie, ich glaube, der Sören Kevin ist hochbegabt. Ja, genau. Ja, nein, Herr Horstmannskötter. Sie sind einfach nur sehr, sehr dumm. Sie können froh sein, wenn ihr verkorkster Halbaffe irgendwann mal einen Job, also Roggenbrot, bekommt. Der ist nicht hochbegabt, der ist nur faul. Das Gebölke macht einen ja wohl. So. Auch nur ein Mensch ist vollkommen. Kleine Fehler machen einen menschlich und nahbar. Kannst du nicht trinken ohne dieses Gekrache? Nein. Du kannst also nicht aus einer Flasche trinken, ohne daran zu saugen. Nein. Ich probier's mal. Was du gerade sagst. Ich bin die schönste, tollste und liebste Frau der Welt. Du solltest dir den vibrierenden Rotzfaden unter der Nase abwischen. Ich habe keinen vibrierenden Rotzfaden unter der Nase. Du hast überhaupt kein Scheißleben. Ja. Ich bin äußerst unterhaltsam. Hm. Ich bin äußerst unterhaltsam. Und nett. Ich habe ein liebes Gesicht. Ja. Yeah. Kleine Fehler machen einen menschlich und nahbar. Siehste? Klein. Dass man über seine eigenen Unvollkommenheit lachen kann, ist ein Zeichen von innerer Festigkeit. Siehste? Nichts an dir ist fest. Oh mein Gott, du bist unfassbar gemein. Aber auch ein bisschen witzig. Du bist so gemein. Und dass man sich selbst nicht als zu wichtig ansieht, dies macht sympathisch und vertrauenswürdig. Ja, ganz recht. Das bin ich, sympathisch und vertrauenswürdig. Nach bereits 44 Seiten schieren, puren, ungefilterten Wichtigtuertums. So, ein Unterkapitel mache ich noch, dann gebe ich ab. Oh, es gibt was über Lilith. Wird ja auch immer gerne genommen. Aber das ist schon auch zum Schluss. Mhm. So, jetzt hatten wir neun Pforten, Dummheit. Das ist ja was Praktisches. Gedanken lesen, Gedanken verstehen. Jetzt bin ich gespannt, pass mal auf. So, Telepathie oder auch Gedanken lesen ist ohne Prädisposition eine schwer zu erlernende Kunst. Gedanken anderer, vor allem Fremder, als blinder Bilder oder gar eigene Gedanken wahrzunehmen, bedingt eine gehobene Ausbildungsstufe. Ähnliche Erfolge, zum Beispiel Friseurmeister, die auch den Anschein erwecken können, diese Kunst zu beherrschen, lassen sich mit der Beherrschungspsychologie ebenfalls erzielen. Sie beinhaltet Methoden, die kontrollierbar sind und auf eine rasche Verhaltensänderung des Primatenprobanden abzielen. Sie führen zu einer Möglichkeit, zu beherrschen und effiziente Kommunikation zu führen. Ebenso können wir darin weiterhin lernen, uns in der Reflexion dieser Techniken selber zu kontrollieren. Ähnliche Techniken werden auch im Gebiet natürlich des NLP, neurolinguistische Programmierung und im Übrigen Anmerkung der Redaktion. Crappy Esoterik-Müll. Also ich glaube, das ist diese Vorstufe, so eine Vorstufe von diesem Pickup-Artist-Müll da. Mhm. Grundsätzlich kann in der Arbeit mit anderen, die auch mit sich selbst... Also jetzt nicht NLP, sondern das, was der da so... Nee, macht. NLP. Was? Ja sicher, das Müll. Ja klar, aber... Das ist damit du, dass du mit bestimmten Texten und Wiederholungen und so weiter irgendeine Reaktion hervorrufst, gegen die sich das Gegenüber angeblich nicht wehren kann. Das ist ja dieser Hintergrund, das ist alles Käse. Grundsätzlich kann in der Arbeit mit anderen, wie auch mit sich selbst, von einigen Grundthesen ausgegangen werden, welche die Basis jeder Arbeit mit Menschen bildet. Nicht alle Thesen mögen jedem als wahr erscheinen, dennoch sollte man sie alle im Geist behandeln, denn auf andere mögen sie zutreffend sein und dort Wirkung erfalten oder auch nicht. Die Thesen. Eine vollkommene Technik beachtet alle Persönlichkeitsaspekte und bezieht diese mit ein. Natürlich. Alle. Ich treffe einen und ja, logisch. Ja, du bist ja und auch nicht wenn's, der wenn's Frater. Und vor allem, wenn es dann nicht klappt, ne, und ich dem Frater einen Brief schreibe und sage, hör mal, Junge, was hat denn hier? Dann sagt er, ja, hast du alle Persönlichkeitsaspekte? Alle? Jeden Einzelnen? Ja, nee, ich habe mir ja noch keine 20 Jahre mit der Person. Ah ja, Entschuldigung. Langweilt mich nicht. Seele, Geist und Körper beeinflussen sich gegen- und wechselseitig. Mhm. Woher er wohl weiß, dass es Seelen gibt, man weiß es nicht. Er hat in dem Buch geschrieben, dass das die vollkommene Offenbarung über Seelen auch ist. Bewusstsein und Unterbewusstsein interagieren miteinander. Ach so. Das Unterbewusstsein beeinflusst das Bewusstsein mehr als umgekehrt. Bei Erwachsenen. Hä? Was? Bei Kindern vielleicht nicht, oder was? Nein. Klar. Die Kapazität des Bewusstseins ist begrenzt, das Unterbewusstsein jedoch speichert alle Faktoren. Alle, ja. Immer. Ob sie nun bewusst wahrgenommen werden oder nicht, ist hierfür unrelevant, auch ein schönes Wort. Der Mensch reagiert nicht auf die Wirklichkeit selber, sondern auf das, was er dafür hält. Ja, es... Was soll das sein, Kant oder wie? Ja. Ja, okay, ich lese die nächste These. Eis ist kalt, Feuer ist warm und leckere Sachen sind lecker. Oh, ich bin in der Trivialzeile verrutscht. In Wirklichkeit meinte ich natürlich Widerstand und Abwehr, das des anderen erfordern eine Flexibilität im eigenen Reagieren. Echt? Wenn der andere Abwehr macht, kann ich gar nicht mehr weitermachen, dann muss ich ja flexibel sein. Mal sehen, ob da noch was Triviales steht. Jedes Verhalten zielt auf einen Nutzen ab. Ach so, verstehe. Das ergibt Sinn. Jegliche Reaktion kann als Möglichkeit angesehen werden, uns selbst zu verbessern. In einer Kommunikation zählt nicht der Inhalt oder die Absicht des Gesendeten, sondern die Reaktion, die beim Empfänger dadurch ausgelöst wird. Dies gilt nur in den Bereichen der Beherrschungspsychologie, da in dieser der Sender versucht, auf den Probanden einzuwirken. In Anführungszeichen normalen Gesprächen ist nicht der Sender dafür verantwortlich, was der Empfänger versteht oder verstehen will. Jedes unterbewusste Verhalten, Phobien, Angewohnheiten war einst die bestmögliche Alternative. Dies muss in der Gegenwart nicht mehr der Fall sein. Techniken sollten so einfach wie möglich und so komplex wie nötig sein. So, jetzt geht hier noch ganz viel Blablabla, bla, bla, das kann man nicht alles lesen. Also, da steht jetzt bestimmt die wir halten fest, Anleitung dafür. Irgend so eine Anleitung aus NLP nachgemacht, Küchenpsychologie und Geschwafel. Und? Oh, warte kurz, Kampfsport, was ist da? Also, um mit Probanden zu arbeiten, muss man auf sie reagieren. Hierfür ist eine gute Wahrnehmung unerlässlich. Sie erstrecken sich auf das Verbale, in Klammern Sprachliche, und vor allem im Unterbewussten das Nonverbale, Körpersprache etc. Wahrnehmung ist an die Bilder gebunden, die man in seinem Kopf kreiert. Profisportler nutzen diese Technik, indem sie ihre Höchstleistungen zuvor imaginieren. Intensive Vorstellungen äußern sich auch im neuronalen System. In medizinischen Versuchen wurde nachgewiesen, dass allein eine intensive Vorstellung von Techniken des Bodybuildings nach einigen Wochen zu Muskelwachstum führen kann. Ach ja, in medizinischen Studien, weil er hat ja auch angegeben, dass die einzigen zwei Quellen, die er für dieses Buch benutzt hat, irgendwelche Bili-Bali-Bulli-Bücher. Ja, vor allem liegt er mit seinem Spindel dürren Oberkörper, wo die Brustwarzen näher zusammen sind, als die Augen auf seinem Teenager-Jugendbett, ja, und liest Bodybuilder-Magazin und sagt, boah, Junge, ich spüre das so schon. So eine Mucke ist doch. Oh, so spüre ich das. Wachst schon, ihr Schlampen. Und dann bildet er sich ein, dass sein Oberarm Durchmesser um einen Nanometer zugenommen Vielleicht hat. Vielleicht macht so er auch Star Wars Kid. Und natürlich macht er das auch und retarded Karate, denn der hat sich dann natürlich auch die Black Belt oder sowas gekauft oder abonniert und macht dann vor seinem Spiegel mit seinem Kinder-Nunchaku aus dem Yps-Heft irgendwelche Verrenkungen. Hier steht es ja auch, Katas, in Klammern rituelle Bewegungsfolgen, im Kampfsport basieren alleine darauf. Worauf? Dass du dir das vorstellen tust. Nee, die macht man in Wirklichkeit eigentlich auch tatsächlich. All dies führt zu einer Bündelung des Vi, V-I, auch bekannt als Qi, Lebensenergie. Auch bekannt als Kopfsalat. Irgendwas kommt jetzt hier noch mit Computern und Bits und so einem Müll. Lies jemandem folgende Wortgruppe für den Begriff Tod vor. Okay, Verwesung, okay. Leiche, Sterben, Grab, Kreuz, Sarg, Erde, Kirche, ohne Kranz. Nach einigen Minuten liest man ihm die Liste nochmal vor und trägt ihm auf, die Worte zu nennen, die schon mal vorgelesen wurden. Beim zweiten Mal lesen wir das Wort Tod mit in die Liste eingeführt. Und die meisten Menschen werden der Meinung sein, dieses Wort sei eines der gelesenen Wörter gewesen. Er hat eine falsche Erinnerung in sein Gedächtnis aufgenommen. Ach, so funktioniert das. Ah. Oh, jetzt fühle ich mich manipuliert. So, ich übergebe mich. Das Buch. Kosmologie, Gott hat gewürfelt. Natürlich zitiert er hier Within Temptation. Mother Earth. Das Lied mag ich ja eigentlich, obwohl es echt cheesy ist. Meditation des Todes. Ja. Ich habe da vorhin so ein bizarres Bild gesehen, das wollte ich eigentlich noch. Also ist alles voll mit schlechten Grafiken natürlich. Da steht auch was von Hass und List. Oh je, guck dir mal diese geile Grafik an. Da ist eine nackte Frau auf einem Pentagramm auf dem Mond. Das sollten wir eigentlich abfotografieren, wenn der drauf als zu gut ist. Ja. Ja, das gibt's als extra. Ja, für euch. Mann, Mann, Mann, Mann. So, wo ist denn das? Ah, auch das gefällt mir sehr gut. Oh Gott, guck mal. Irgendein Typ. Geil, okay, was ist das für ein Lebensenergie und Seele? Gradsystem der Energie. Aber dabei ist das noch gar nicht die Physik der Magie. Oh, guck mal, diese super schlechten Grafiken. Mhm. Oh, das ist so gut. Ich lege jedem ans Herz, das zu lesen. Aber ich habe immer noch überhaupt nicht verstanden, worum es da geht. Ich auch nicht. Ich glaube, du sollst andere Menschen beherrschen, also das, und ganz das, böse ja, sein. Ja, also das ist klar. Also man kann die anderen, die Untermenschen, die nicht-elitären Kriecher, die soll man also beherrschen. Ja. So. Also, ich lese jetzt einfach irgendwelche wilden Unterkapitel vor. Jetzt lese ich vor Informationen. Aus welchem? Nee, das ist doch, das nehmen wir mal ein anderes Überkapitel. Das hatten wir doch jetzt schon, Beherrschungspsychologie. Das interessiert doch keinen. Aber da steht was mit Toxinen. Ja, aber das, nimm doch mal ein anderes Überkapitel. Wir wollen das ja mal hier halbwegs repräsentativ darstellen. Gut, also in Inhaltsverzeichnis gucken. Ja, aber ich wollte unbedingt das hier noch mit Lebensenergie und Seele machen. Ja, aber was ist das denn da für ein Überkapitel? Die Sache ist, dass Wissenschaft ist das mit Abstand größte Überkapitel. Hier, fast das ganze Buch besteht aus Wissenschaft. Ach so. So, Fundamente haben wir schon was gelesen, Wissenschaft ist... Wo habe ich denn von die Beherrschungspsychologie? Ja, das ist auch am Anfang von Wissenschaft. So, wir fangen jetzt also an mit Lebensenergie und Seele. Das Qi und die Seele stehen, wie man nun erkennt, in unmittelbarem Zusammenhang. Das Qi formt die Seele. Das Qi wird als schwarz-weißer Chaosstern dargestellt. Dies ist das Symbol für das entropische Sein und Wirken der Energie an sich. Der Chaosstern ist wie das Yin-Yang, schwarz und weiß, und zeigt damit die bipolare Ausrichtung der Lebensenergie. Ist da irgendwo ein Bild eigentlich? Ah ja, hier, guck, das ist der Chaosstern. Ja, ja, das kennt man ja. Der Lebensenergie. Der Chaosstern an sich zeigt die vielfache Formbarkeit der Energie an. Zwei Zacken sind sowohl schwarz wie auch weiß, dies als Symbol, dass in jedem Dunkel auch Licht ist und in jedem Licht dunkel. Manches Qi schließt sich zu einer Einheit zusammen. Im unendlichen Gefüge wird so eine Seele geboren. Sagt er jetzt einfach mal so. Die Seele an sich ist pure Energie und aus sich heraus unbewusst. Erst wenn sie in einen Körper inkarniert, erhält sie ein Bewusstsein, dann erst, denn erst dann ist etwas, Fleisch und Blut und Geist, vorhanden, das Bewusstsein entwickeln kann und dessen man sich bewusst sein kann. So kann eine Seele nur in einem Körper Informationen und Erfahrungen sammeln, da ein Körper auf eine energetische Struktur einzuwirken vermag und Energie von außen, Klammer auf, Erfahrungen, Wissen etc., Klammer zu, als Prisma in Energie umformt und der Seele so diese Information zugänglich macht. Ja. Der Körper trägt also die Seele in ein bestimmtes Potenzial an Qi. Vergleiche dazu oben. Ha-Qi zum Beispiel. Mhm. Die Seele ist hier als umschlossenes Qi dargestellt. So, da haben wir jetzt hier so ein Flowchart. Das ist also 1 ist das Qi als schwarz-weißer Chaosstern. Dann 2 geht so ein Pfeil rüber zur Seele. Bei welcher Band findet man den auch im Logo? Wer weiß das? Wieder keiner. Bowthrower. So, dann ist Seele hier so eine, wie so ein Vesikel mit 3 Chaossternen drin. Ist das eigentlich klatrinbedeckt? Ich glaube schon. Gut. So gehört sich das doch. Ja, nö, nicht alle Vesikel sind klatrinbedeckt. Aber Klatrin ist super. Wenn unser Vater mal heißt wieder... Heißt deine Schwester nicht auch so? Wenn unser Vater, meine Schwester heißt Katrin, wenn unser Vater mal wieder eigentlich Claudia sagen wollte... Und eigentlich Katrin sagen wollte, aber dann schon mit klar angefangen hat, weil zwei Töchter leicht zu verwechseln sind, dann hat er mal Klartrin gesagt. Deswegen kann ich mir das gut merken. Das ist ja eine erfrischende kleine Geschichte. Ja, so, und dann ist jetzt hier also so ein schlecht computergenerierter nackter Mann. Und um diesen schlechten computergenerierten Bodybuilder befinden sich ganz viele darum kreisförmig angeordnete, in Größe und Form variierende Chaossterne. Ja, die Beschreibung ermüdet langsam. Oh, dein Puppen. So. Die Seele ist hier als umschlossenes Qi dargestellt. Weiteres Qi zirkuliert im und auf dem Körper als Chaossterne dargestellt. Das haben wir ja gerade beschrieben. Die Aura als fließendes Qi umschließt den Körper und strahlt fortwährend Energie ins Universum ab. Dabei wird die Aura nach außen hin immer feinstofflicher. Dies ist mit immer kleiner werdenden Chaossternen angezeigt. Guck, wie schön er das gemacht hat. Wenn ein Lebewesen, hier ein Mensch, stirbt, verlässt die Energieform seiner Seele den Körper. 4. Wo ist das? Ah, hier, guck, jetzt ist der tot und die Seele verlässt den Körper. Da steht tot, nicht tot. Ja, aber der ist tot. Aha. Und das ist dann der Tod. Mhm. Und geht wieder ins Universum ein. Reste des freien Qi werden abgestrahlt oder gehen während der Verwesung in die Erde und die Tiere über, die an der Auflösung beteiligt sind. Das wusste ich jetzt noch nicht, dass Würmer, die mich fressen, dann auch das Qi kriegen von mir. Was denn sonst? Die Struktur der Seele bleibt dabei mit allen Informationen aus dem vorherigen Leben vorhanden. Da sie jedoch wieder in eine reine Energieform übergeht, wird sie wieder unbewusst. Die Seele kann nun in einen neuen Körper inkarnieren. Das ist dann wieder 2 und 3. Da wird das also wieder neu in Vesikel verpackt. Dabei bleiben die Inhalte der vergangenen Leben unbewusst. Sie sind in den unpersönlichen Aspekten des inneren Bewusstseins gespeichert und normalerweise nicht bewusst zugänglich, wirken jedoch unbewusst auf das Leben ein. Hier strukturiert sich auch das Karma, das man unbewusst aus anderen Leben mit sich nimmt. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass der dann unten drin noch drunter geschrieben hat, die kinetische Energie, dann irgendwelche hebräischen Zeichen und dann noch ein Punkt, wo Teilchen daneben steht welche und eine hebräischen Welle. Zeichen? Und dann ein Punkt und eine Welle, also Teilchen und Welle. Dann steht da Leben und Aura und drunter steht kosmologische Zeit mit so zwei Unendlichkeitszeichen zwischen denen noch was. Also völlig random Scheiße. Ich hätte noch die Schrödinger Wellengleichung hingeschrieben, ja, einfach nur so. Ja, weil es besser. Ja, also diese schöne Flowchart sollte man sich dann mal für die Mitte führen. So, und jetzt machen wir passend zu dieser wunderschönen Maultrommelmusik eine Meditation des Todes. Um den Tod zu besiegen und ihm die Furcht zu rauben, sei dir seiner jederzeit bewusst. Meditiere und stell dir vor, dass du bereits tot bist. In diesen Meditationen sei dir gewiss, tot zu sein. Werde ruhig und friedvoll in dir und spüre das Sterben. Wie macht man das eigentlich so, sich vorstellen, tot zu sein? Das schreibt doch nicht bestimmt gleich. Okay. Stell dir die verschiedenen Arten deines Vergehens vor, die letzten Augenblicke, wieder und wieder. Fühle, wie es um dich herum dunkler und ruhiger wird und erkenne darin den Wert deines Lebens. Meditiere, wie du auf deinem Bett liegst und dein Herz zu schlagen aufhört. Meditiere, wie das Meer dich in seine Tiefen zieht und dir den Atem raubt. Meditiere, wie du in Flammen aufgehst und tanzendes Feuer um dich ist. Meditiere, wie du auf dem Scheißhaus sitzt und eine plötzliche Herzattacke dir den Lebensatem raubt. Bla bla bla bla. Und fühle, wie das Dunkel über dich kommt und dich mitnimmt. Dann tauche aus der Finsternis auf und spüre das Leben in all seiner Vollkommenheit durch deinen Körper pulsieren. Nach dieser Meditation wirst du das Leben erkennen können, wie du es zuvor nicht erkannt hast. Diese Meditation kann den Tod hervorrufen, aber auch das Leben selbst. Man kann sich tot meditieren? Sie kann Krankheit bringen und Krankheit heilen. Das muss ich unbedingt mal probieren. Ey! Was denn? Ich wünsche mir auf den Tod. Das kannst du doch jetzt nicht sagen. Warum? Wieso wünschst du dir oft den Tod? Ja, zum Beispiel, wenn mir langweilig ist oder ich Hunger habe oder irgend sowas. Okay. Was ich ja eigentlich schon von Anfang an machen wollte, was mir aber verboten wurde, ich habe hier dir ein schönes rausgesucht gleich. Ich suche mir die selber raus. Vor allem ist hier eine Tabelle. Ich mag Tabellen. Jeder mag Tabellen. Aber das ist, glaube ich, das sind die Chakrenaspekte. Chakren haben wir jetzt echt schon oft genug abgefrühstückt. Oh, wie man ein Ouija-Brett benutzt. Ein Gläserrücken. Ach so. Wird hier einfach so ganz, als ganz normale Technik beschrieben. Ist es ja auch. So, da wir jetzt ja schon so physikalisch waren, kommt jetzt Magie ist Physik durch Wollen. Physik der Magie. Soweit sich die Gesetze der Mathematik auf die Realität beziehen, sind sie nicht gesichert. Und soweit sie gesichert sind, beziehen sie sich nicht auf die Realität. Albert Einstein. Siehe Tafel Lebensenergie. Ich habe von Christian Anders gelernt, dass der geistig behindert war. Ja. Ich alleine schon, ich habe von Christian Anders gelernt, diesen Halbsatz, der mir extrem gut gefällt. Vielen ist die Vorstellung einer physikalischen Erklärung der Magie zuwider. Sie wollen keine klare Linie in der Materie des Mystischen. Für sie soll das Okkulte verborgen bleiben. Doch wenn man sich traut, die Scheuklappen abzunehmen und nicht den Fehler der meisten profanen Menschen zu machen, einfach zu leugnen, gerade der Suchende sollte bereit sein, wirklich zu suchen. Deswegen gibt es auch Helmokult. Der wird finden, dass sich mit der Erkenntnis der Hintergründe auch die Technik vervollkommnen lässt. Und er wird erkennen, dass die Naturwissenschaften und gerade die Physik viel enger mit dem Okkultismus verbunden sind, als man oberflächlich vielleicht vermuten mag. Die Bereitschaft, mystisches Wissen zu erwerben, muss immer damit einhergehen, zu suchen und auch anzunehmen. Und das heißt zwangsläufig, sich einer Wandlung zu unterziehen. Man muss lebensnah und skeptisch an die Materie des Okkulten herantreten. Und wenn man ehrlich und offenen Herzens ist, so wird man Phänomene erleben, die nicht physischer Natur zu sein scheinen. Man wird Zeuge von seltsamen Dingen. Ein Studium jedoch von den Möglichkeiten der Natur, jener, die der Mensch einfach begreifen kann und jener, die er nur durch Suchen entdecken kann, wird ihn zur Erkenntnis führen, dass diese Dinge ein Teil der schöpferischen Natur aller Dinge sind Man muss nur offen genug sein, um sich dem Unbekannten zu öffnen. Magie zu beherrschen bedeutet, die Natur zu verstehen. Vielleicht ist es nun an der Zeit, tiefer in das Mysterium des Wissens einzudringen und Dinge zu offenbaren, die von der allgemein anerkannten Wissenschaft noch nicht gewürdigt werden. This goes out to you. Ist das vielleicht nicht ein bisschen zu dramatisch gerade? Nein. Mit diesen Worten gehe ich weiter als das Anerkannte und der Leser dringt in Bereich ein, in denen sich die Gesetze der Natur den Gesetzen der Ewigkeit beugen. Es ist eine Wissenschaft, die ähnlich der Studien sind, die an öffentlichen Lehranstalten angeboten werden, die jedoch nicht gebräuchlich und vor allem nicht öffentlich sind. Was denn jetzt, öffentlich oder nicht öffentlich? Du verstehst das nicht. Ja. Der Leser mag entscheiden, ob er reif genug ist, diese Erkenntnisse anzunehmen. Welcher Laser denn? Der Hochleistungs-Argon-Laser? Ja. Der Begriff Physik stammt aus der griechischen Philosophie und geht auf den auf der Suche nach dem Urgrund aller Dinge verwendeten Begriff Physis zurück. Dieser beschreibt die Urbeschaffenheit aller Dinge, Klammer auf, Natur, Klammer zu. Dies schloss nicht nur die Materie, sondern auch die Vorstellung ein, dass alle Materie lebt. Physik ist somit der Traum, den Urgrund aller Dinge zu begreifen. Was ist eigentlich dein Lieblingsbuchstabe? Was soll das für ein Buchstabe sein? Na D. Dö. Dö ist D, Ö. D ist D. Ich kann D aussprechen, wie ich will. Zum ja, Beispiel aber dann Dö. Ist es nicht richtig. Ich kann D auch Kaxterrapsel aussprechen. Peinliches Schweigen. ein gutes T-Shirt. Sag dir jetzt auch mal was über Physik. Er sagt gar nichts über Physik. Langweilig. Moment. Also, ich mag das Buch nicht. Das ist geschwätzig und langatmig und es kommt überhaupt nicht. Jetzt kommt übrigens Quantenphysik, Heisenbergsche Unschärferelation und Schrödingers Katze. Ah, ja dann. Ja, er sagt nur, das gibt's. Ja, aber warum kann man damit nicht entweder irgendeinen minderwertigen Untermenschen zum Sexsklaven machen oder ihm den Willen aufzwingen oder ihn die eigene Überlegenheit spüren lassen, etc. Die Gleichung von Albert Einstein, E gleich mc Quadrat, war, Schrägstrich, ist eine der genialsten Formeln, die je erdacht wurde. Oh. Was kaum jemand weiß und auch den wenigsten Physikern das bekannt muss man ist. Wissen. Ist, dass diese Formel nur eine Weiterentwicklung der Formel der kinetischen Energie ist. E ist gleich 1/2 mv². Die pure Energie nach Einsteins Formel ersetzt die halbe Masse durch die komplette Masse, da es auch die Gesamtheit an Energie darstellt und wählt als Geschwindigkeit nicht die potenzierte Geschwindigkeit des Körpers V, sondern ersetzt diese durch die höchste Geschwindigkeit, die angenommen wird, also das Höchstmaß des Möglichen, die Lichtgeschwindigkeit C. Pure Energie E ist also das purste der Möglichkeit aus reiner Materie und der potenzierten höchsten Geschwindigkeit. Sollte ein Medium gefunden werden, welches schneller als das Licht ist, zum Beispiel die postulierten Tachyonen, nicht im Sinne der esoterisch dargestellten Tachyonen, so müsste die Energieformel wahrscheinlich geändert werden. In der Magie ebenso wie in der modernen Physik sind beide Raum und Zeit keine festen Einheiten. Sie existieren und sie existieren nicht. Quanten. Magie zu verstehen bedeutet, Zen zu sein. Was hat das jetzt damit zu tun? Schrödingers Magiemann. Die Lichtgeschwindigkeit definiert das moderne Verständnis der Zeit. Ein Objekt, welches sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, würde sozusagen keine Zeit besitzen. Die Zeiger einer Uhr würden für dieses Objekt stillstehen, da die Lichtstrahlen, die vom Zeiger ausgehen, das Objekt nicht erreichen könnten, da es sich ebenso schnell bewegt. Ob der weiß, dass ein Objekt, das sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, auch eine unendlich große Masse hat? Und deswegen das eigentlich gar nicht kann. Ja, man bräuchte einen Reibungswiderstand gibt. Man bräuchte auch ziemlich viel Energie, um es auf diese Geschwindigkeit zu beschleunigen. Ah. Denn je näher es der Lichtgeschwindigkeit kommt, desto größer wird die Masse. Jenseits der Schwellen herrscht der Glaube, dass die Lichtgeschwindigkeit nur ein Teil des Möglichen ist. Nur die Geschwindigkeit, mit der sich Licht bewegt. Dieses Licht bewegt sich durch das Universum und durch die Zeit. Das Licht der Sonne benötigt etwas mehr als 8 Minuten, um die Erde zu erreichen. Richtig, kann ich allerdings auch bei Wikipedia nachlesen. Die moderne Physik basiert auf dem fast religiösen Glauben, dass sich nichts schneller bewegen kann als Licht. Dennoch hat sie festgestellt, dass es Informationsaustausch zwischen 2 räumlich getrennten Partikeln gibt, der superluminar ist. Für die Physik war dies ein Schock, für die Magie eine Bestätigung. Für den menschlichen Geist existieren diese Grenzen. Für ihn ist die Geschwindigkeit des Lichts der Endzustand der Geschwindigkeit. Für ihn ist das Universum endlich und für ihn ist Magie nur etwas Unverständliches. Und er wird sterben. Die Seele, welche fähig ist, die Grenzen zu überschreiten, erkennt, dass dies nur der Anfang der Wirklichkeit ist. Ach so. Materie ist also Energie. Dies bedingt, dass Energie eine Masse besitzen muss. Gedanken werden in Eiweißverbindungen gespeichert. Das, was einen Menschen ausmacht, seine Individualität, ist also in Fleisch gespeichert. Stimmt doch überhaupt nicht. Tut's auch nicht. Das menschliche Ich ist also sowohl ein Teil des Geistes, Klammer auf, reine Energie, Klammer zu, wie auch des Fleisches. Der Mensch, wie er sich selbst erkennt und anerkennt, ist also, was sein Leben und seine Entwicklung, Gedächtnis als Erfahrung betrifft, an sein Fleisch gebunden. Was sagt dies über Magie aus? Es sagt aus, dass Magie nichts anderes ist als die Arbeit mit Energien. Dies dürfte vielen bekannt sein oder zumindest vermutet worden sein. Wie aber wirkt diese Arbeit? Da die Psynergie, die magiewirksame Energie, durch die Ungleichrelation nicht direkt verstanden... Was? Unschärfe, meint er. Er ist einfach nur zu dumm. Ungleichrelation, ja. Nicht direkt verstanden bzw. erklärt werden kann, muss man zum möglichen Verständnis auf Begriffe des Bekannten zurückgreifen. Der ist aber relativ gut im sich dumm stellen. Das macht er schon ganz ordentlich. Als Reflexion kann man die Elementarteilchenphysik dienen, die bereits beschrieben, teilweise Effekte beinhaltet, die als magisch bezeichnet werden können. Kollidieren zum Beispiel im subatomaren Bereich ein beschleunigtes negatives Pi-Meson und ein Proton, so vernichten sie sich gegenseitig und erzeugen gleichzeitig 2 neue Partikel, ein Lambda-Teilchen und ein neutrales K-Meson. Jetzt haut aber einen raus. Diese beiden Teilchen sind extrem instabil und zerfallen nach wenigen Milliarden Sekunden zu anderen Teilchen. Das neutrale K-Meson zerfällt in ein positives Pi-Meson und ein negatives Pi-Meson. Das Lambda-Teilchen zerfällt in ein negatives Pi-Meson und ein Proton. Es zerfällt also in die 2 Elementarteilchen, die am Anfang des Vorgangs kollidiert sind. Es ist, als prallten eine Glaskugel und eine Spiegelkugel zusammen und zersplittern. Doch 2 der Splitter sind eine Glaskugel und eine Spiegelkugel, die genauso aussehen und ebenso groß sind wie die beiden zusammengeprallten und zersplitterten Kugeln. Magie! Ausrufezeichen. Aus Zerstörung wird die Schöpfung von etwas Neuem, das mehr ist als sein Ursprung. Wie kann das sein? Ach, Mann. Energie ist, wie beschrieben, auch Masse. Teilchen, die beschleunigt werden, wird Energie zugeführt, dadurch nimmt die Masse des Partikels zu. Bei einer Kollision beschleunigter Teilchen wird diese zusätzliche Energie zu Partikeln. Ähnlich. Okay, er hat also ein Was-ist-was, Quantenphysik oder die PM Schwerpunkt Quantenphysik gekauft und sendet jetzt hier so ein bisschen Scheiße ab. Im leeren Raum, im Nichts des Universums entstehen und vergehen pausenlos und fortwährend Partikel. Sie werden aus dem Nichts heraus gebildet und verschwinden dann wieder im Nichts. Eine fortwährende Emanation. Diese Realität, sowohl in der Physik als auch im Okkultismus, ist nur ein Teilbereich des Universums. Letztendlich ist die Akzeptanz der Magie nur die Erkenntnis, dass die Möglichkeiten der Physik nahezu unbegrenzt sind. Peter Moosleitners interessantes Magazin. So ist die Magie ein Gebiet für Forscher, Propheten und Weise und nicht für Zauberer und Abergläubige. Der Magier muss eine Einheit aus Verstand, Wissen und Geist sein. Er muss ebenso mit der Intuition umgehen können wie mit der Wissenschaft seiner Welt. Man muss nach Wahrheit streben, aber auch glauben. Doch der wahre Magier geht noch weiter. Er weiß, dass das Verständliche aus Prozessen des Unverständlichen entsteht. Er weiß, dass Ordnung nichts als Chaos ist und dass das Chaos so geordnet ist, dass es die Struktur des Universums bildet. Letztendlich begreift der wahre Magier, dass seine Liebe nicht einem dienen kann, sondern beide einschließen muss. Die wahre Liebe gilt der Erkenntnis des Unmöglichen. Die Erkenntnis bedeutet, die Grenzen des Paradoxen zu überschreiten. Magie heißt Glauben und Wissen, Geist und Materie, äußere und innere Realität und dabei nicht verrückt zu werden. Tja, zu spät! Ja. So, eins noch, dann reicht's. Mhm. Das ist ja alles ganz furchtbar. Also, wenn man hier nochmal in das Inhaltsverzeichnis guckt, Fundamente, Wissenschaft, Schattensprache. Ja, jetzt sollten wir ja vielleicht noch eins aus einem anderen Ressort nehmen. Kosmologie, Gott hat gewürfelt. Das hat mir auch super gefallen, da kommt dann irgendwas mit schwarzem Loch und Weiß. Oh, sexuelle Stimulation, das muss ich natürlich kurz angucken. Kabbala ist dabei, die schwarze Pilgerfahrt. Oh, wo soll man denn hinpilgern? Ich guck mal kurz nach. Nach Sprockhövel. Würde mich jetzt mal interessieren. Zum Ronny. Also nach Tao soll man gehen. Das ist der Weg Tao, hat er vorhin erklärt. Wo ist er denn? Ich glaube. Ich habe kaum wieder Kreuz links, du. Mhm, ich glaube auch. Auf die A47. Geht die überhaupt am Kamener Kreuz ab? Absolut. Du lügst. Also hier steht nicht, wohin man pilgern soll, also langweilig. Gesetz der Magie, Pentagramm, L'Appetit Mort. Oh, meinen Sie damit den Orgasmus? Ist das, sagt man das nicht? Ich glaube, Sex wird damit bezeichnet. Oder auch der Orgasmus. Ich weiß. Ist der Tod nicht männlich? Heißt es nicht Le Mort? Also es heißt auf jeden Fall nicht L'Appetit, sondern entweder L'Appetit. Ja, da steht da auch L'Appetit. Aber heißt es nicht, naja, egal. Nee, es heißt gleich Le Mort, aber ich weiß es nicht. Ouija, das Hexenbrett. Wieso denn Ouija? Ouija. Aber da schreibt man doch mit Q. Nein, das schreibt man, das ist falsch. Das heißt nämlich vom französischen Ja und dem deutschen Ja. Daher kommt das. Oui, ja. Und der ist natürlich zu bekloppt, um das zu wissen und schreibt Kuia. Ach nee, stimmt, Entschuldigung. Natürlich, er stellt sich dumm. So wie Erstverschlimmerung. Ich kenne mich damit nicht aus. Ja. Vielleicht den Eindruck, bist du auch einfach nur im Irrtum aufgesessen, denn der Mann ist unfehlbar. Das stimmt, aber er stellt sich natürlich auch dumm. Das heißt, eins von beidem stimmt immer. Das stimmt. Warte mal, sexuelle Stimulation war ja jetzt ganz schön lang, das Kapitel, ne? Was? Man muss... Befriedigung. Befriedigung der Frau. Okay, das muss ich mal kurz gucken. Ja, guck mal. Okay, wir geben jetzt eine Exklusivanleitung für unsere Leser. Aus der dunklen Künste. Wer das kann, macht jede Frau willig und geil. Befriedigung der Frau. Viele Frauen sind oral einfacher und wirkungsvoller zu stimulieren als mit dem Penis. Wieso steht das da drin? Nicht zuletzt durch die Feuchtigkeit und Wärme des Mundes, der Zunge, als auch durch die Konzentration nur auf sie. Manche Frauen glauben, dass es ihnen unangenehm sein müsse, oral stimuliert zu werden. Bei ihnen sollte man sich dem Gebiet langsam unter Küssen annähern und es dann, wie selbstverständlich, vorerst im Vorbeigehen später intensiver mit einbeziehen. Wieso? Kannst du bitte... Ich mach das schon. Du liest einfach weiter. Nein, nein, nicht da. Das irritiert mich. Okay. Du musst ein Pornolied reinmachen. Nein, das ist gut. Doch. Am passendsten ist eine Position, in der man vor der Frau liegt oder kniet. Der rechte Arm sollte unter dem linken Bein der Frau hindurchgehen, sodass der Bereich um ihre Kniekehle im Bereich seines Oberarms oder der Schulter liegt. Ist das dein Ernst? Die rechte Hand senkt sich nun vom Bauch her über den Schamhügel hinweg auf den oberen Rand der Vagina, dort wo der Vaginalspalt in den Schamhügel übergeht. Der Zeige- und oder Mittelfinger legt sich ein kleines Stück tiefer auf den Kitzler, welcher als kleine Erhebung und Verhärtung tastbar ist. Der Finger macht unter leichtem bis mäßigem Druck langsame kreisende Bewegungen. Der Kopf senkt sich zwischen die Beine der Frau. Die Zunge setzt ein kurzes Stück unterhalb der Finger der rechten Hand an. Sie befeuchtet das Gebiet und macht es gleitfähig, bewegt sich züngelnd über und zwischen den Schamlippen. Die Geschwindigkeit variiert zwischen langsam und schnell. Ein Schlabbern, in Anführungszeichen, oder Schmatzen. Das steht doch... In dem Buch geht es um irgendwelche Psychologie und Quantenphysik und bla bla bla und Magie. Und jetzt gibt er hier einfach explizite, aus einem schlechten Porno abgeschaute, sehr detaillierte Sextipps. Ja, es geht hier jetzt auf jeden Fall seitenweise weiter, wie man das genau sagt. Vor allen Dingen so macht man es nicht. Laszive Blicke und das Zeigen, was man tut, kann den Reiz verstärken. Ebenso kann ein leicht brummendes Mann, dieses Gebölke. Mich macht's mürbe. Ein leicht Mach mal bitte ein leicht brummendes Stöhnen. Wie geht das Warte denn? Mal kurz. Ein leicht brummendes Stöhnen zwischen ihren Beinen stimulieren, da die Schwingungen über die Zunge auf die Klitoris übertragen werden. Achso, sowas wie... Würde dich Karl Dahl-Musik dabei eigentlich auch geil machen? Ja. Vor allen Dingen auch diese super 12-jährigen Reiz. Oh, da ist ein Knopf, da drücke ich mal drauf. Das ist so. That's not how you do it. Ja, nur noch als kleine Abschlussinformation sollte man das entsprechend austretende Sekret verzehren, nennt man das im Chinesischen aus dem Jadebrunnen trinken. Das ist ja fast so schlimm wie die Sexgedichte. So, theoretisch könnte man jetzt hier noch wahrscheinlich eine Blowjob. Ja, oh, komm schon, das will Anleitung. Ich auf jeden Fall hören. Nein, das ist doch immer dasselbe Müll. Och, Manu. Ah. Was ist denn hier eigentlich? Was davon? Wie ist das? Ab hier. Dieses vermeintliche Tabu entsteht wohl zumeist aus der Annahme... Nein, kannst du es richtig lesen? Achso, dieses vermeintliche Tabu macht wieder einen weiteren Reiz für ihn aus. Die weibliche Abneigung entsteht wohl zumeist aus der Annahme, verpflichtet zu sein, das Sperma schlucken zu müssen. Ein perfekter Mittelweg entsteht, wenn sie seine Ejakulation mit dem geöffneten Mund auffängt oder aufnimmt und dann wieder hinauslaufen lässt. Der optische Reiz für ihn ist hierbei noch größer, als wenn sie sein Sperma schlucken würde. So, weißt du Bescheid. Schön sabbern. Am besten in eine andere Frau rein. Oh Gott, Dr. So, kurz. Aber das wollten wir ja eigentlich gar nicht. Das ist nämlich alles noch Wissenschaft. Nur das mal hier, ne? Wissenschaft. Wir gehen jetzt mal in den Bereich Zwielicht. Ach, das ist auch schon der letzte. Und ich würde sagen, man sollte mit ein paar Worten des Meisters diese Spaßsache hier beenden. Oh, jetzt ist mir irgendwie schlecht. Wieso? Weil das alles so kaputt war. Ach so, ich habe heute übrigens auch noch zusätzlich zum Fundstück ein Gedicht von einem Impfgegner. Das klingt auch gut. Also, die Worte eines Meisters. Was nützt alles Lernen und Studieren, wenn es nicht darauf abzweckt, den Kennen und Fürchten zu lernen, der einen am Arsch leckt? Nein, der die Weisheit selber ist. Entschuldigung. Ich hab den Reim eingebunden. Dr. Lange, 1891, aus einem Po, verstehen Sie, E-Sie-Album. Der Meister. Der Meister. Nächste. Eine Meisterschaft zu erlangen, ist mehr als zwei Meisterschaften zu erlangen. Mehr als nur ein harter Weg, denn es ist nicht nur ein Weg, sondern viele. Ach so. Kaum jemandem fällt die Erleuchtung in den Schoß und die wenigsten Lehren, gerade die Okkulten, vermögen einen auf den wirklichen Pfad der Meisterschaft zu führen. Die meisten propagandierten Wege führen ja, man kann gut hingegen Deutsch. Sogar in die Irre. Wenn man sich die meisten westlichen und sich selbst so titulierenden Meister in Anführungszeichen ansieht, erkennt der Intelligente meist schnell, dass es sich dabei um einen weltverlorenen Möchtegern handelt. Sie möchten gerne und viel von hoher Magie sprechen, von dem Schicksal, welches sie dazu berufen hat, doch nichts davon hat sie auf einen Weg geführt, der sie erhaben macht. Manche von ihnen mögen intelligent sein, manche brutal, manche sogar fähig, doch oft wandeln sie in falschem Verständnis und blind umher. Sie glauben in der Magie, das Göttliche beeinflussen zu können, doch meist vermögen bla, sie nicht mal bla, bla, das Weltliche bla, zu lecken, bla. Lenken. Der wahre Meister Ed von Schleck. Lenkt zuvor das Materielle, seinen Körper und die Körper anderer zu beeinflussen. Er lernt, die Elemente zu beherrschen, die Materie, dann wendet er sich darauf hin, Gott zu beherrschen. Ach so. Ja, warum auch nicht? Ich hat ja Zeit. Auch, also, work hard, play harder, also kein Problem. Ja. Darauf basiert der Wille zur Macht. Aha, das ist Nietzsche. Nietzsche. Eine Meisterschaft, so würde ich übrigens meine Katze nennen. Ich, mein Schaf. Und ich würde ja zwei Katzen haben, die eine heißt Nietzsche und die andere Schopenmiauer. Oh, das zweite ist nicht gut. Doch, das ist sogar sehr gut. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Und die dritte würde Schnurke heißen. Nicht cool. Doch, sogar sehr cool. Eine Meisterschaft ist der Wille dazu. Meisterschaft heißt, das Tao zu beschreiten. Niemand wird ein Meister aus dem Nichts, sondern einzig durch Studien, Training und Wissen und Willen. Die Worte Vater Germans. Endlich kommt mal ein Vater zu Wort, nicht nur ein Frater immer. Ich habe dem Menschen gedient, sodass ich nun darum weiß, herrschen zu können. Aus der Tiefe habe ich die Höhe erkannt und habe gekniet, um erhaben zu sein. Jeder Herrscher muss gedient haben, um zu wissen, was es heißt, zu herrschen. Beim Bund eigentlich? Wisse, man kann anderen dienlich sein und darin eine Erleuchtung finden, oder man kann sich selbst dienen und sich dadurch erleuchten. Der Weg jedoch zu erfahren und sich selbst zu dienen, kann nur durch das Wissen erlangt werden, wie es ist, anderen gedient zu haben. Die Macht, befehlen zu können, liegt darin, sich nicht durch Wut, Frustration oder Leidenschaft vom Denken abhalten zu lassen. Bla, bla, bla. Ich habe das Klischee bestritten um den sogenannten Weg der hohen Magie. Und ich habe erkannt, dass diese Wege zu Beginn unpraktikabel sind. Dann bin ich in die Tiefe geschritten, anstatt die Höhe anzustreben, und keiner, der sich oder beim Bier aus dem Keller geholt. Heute hoher Meister meint, hat je mehr erreicht, als ich auf meinem Weg nach unten. In den Keller, wo kalt ist. So beschreite ich den umgekehrten Weg, um all die Geblendeten von ihrem wesenlosen Thron zu stürzen und dem Baume die Wurzel auszureißen, auf den sie zu erklimmen versuchen. Boah, hörst du dir eigentlich noch zu? Vor allem auf den sie zu erklimmen versuchen, das ist grammatisch nicht akzeptabel. Ja, das ist nicht das Einzige, was dir da sofort braucht. Ja, also hier geht es dann jetzt weiter und weiter und weiter. Das ist ja alles völlig unlesbare Scheiße. Mondphasen, bla bla bla, Reflexionen, Schnieschna Schnucki, für immer. Und das Buch endet mit einem Epilog, der da heißt: Am Ende geht es darum, eine Antwort zu finden. Die Antwort auf das Warum, auf den Sinn des eigenen Lebens. Nur als Suchender wird man die Chance haben, eines fernen Tages dieser Antwort näher zu kommen und nicht nur am Ende eines sterbenden Lebens einfach zu vergehen. Nicht zu suchen bedeutet, ein Leben zu verschwenden. Die Antwort wird nie in einem Buch stehen und sie wird nie, aha, warum habe ich dann diese Scheiße gekauft und gelesen? Du fragt hast man sie sich nicht dann wahrscheinlich. Gekauft. Ja, aber fragt man sich als gekauft habender Leser natürlich dann. Ja, sicher. Vor allem, wenn hier drin steht, dass in dem Buch alle Antworten drinstehen. Naja, die Antwort wird jedenfalls nicht in einem Buch stehen und sie wird nie durch Worte weitergegeben werden. Diese Antwort muss jeder für sich selbst in der Tiefe finden. Daher steht auch fest, dass dieser Sinn auch jenseits davon liegen muss, Kinder in die Welt zu setzen, zu arbeiten, einen Dienst an der Menschheit zu begehen, auf seine Rente zu warten, etc. Jedes Leben ist eine neue Chance und jeder Tod ist ein neuer Verlust. Jede neue Liebe ist wie ein neues Leben, jede Erfahrung ist ein Schritt im Tao. Als Suchender sind wir bereit, durch die Mühen der Lebe natürlich zu gehen. Warum es einen Sinn geben muss? Wir kennen die Antwort. Zen, Ende. Die roten Blumen blühen, kehren in die Welt zurück. An nichts bin ich gebunden, weder an Leid noch an Glück. Wer meine Worte hört, der wird sich wundern. Er wird lächeln, ohne sich zu binden. Er wird durch meine Augen sehen und im letzten Licht die Spuren finden. Diese Offenbarung ist die Gewissheit, dass große Veränderungen im Gang sind. Warum reden diese Schwurbel-Arschgeigen eigentlich immer davon, dass sich irgendwas verändert? Verändert sich nichts. Schade, also das Ganze, ich hatte eigentlich mehr mit bisschen Teufelsanbeterei und so gerechnet, aber irgendwie ist das immer dieselbe Schlotze. Diesmal ist er nicht so ekelhaft positiv, also so mit, ah, super, danke, yeah, sondern... Ja. Ekelhaft arrogant, aber so wie, und pseudonegativ. Aber von wegen, man wird den Verstand verlieren und man die tiefsten Geheimnisse und so dunkel, dass es keine Worte dafür gibt. Ja. Was soll das? Ja. Nun. Drecksteil. Während du jetzt das Fundstück der Woche mal öffnest am besten, lese ich dieses wunderbare Gedicht vor, das einer Facebook-Impfgegnergruppe entstammt. Ich lach mich scheckig über die, die impfen. Tun ständig über ihre Krankheiten schimpfen. Uns Nicht-Impfer jagen sie wie einen Hund. Du Scheiße. Uns scheißegal, denn wir sind gesund. War das gerade deine Reaktion auf das Bild von dem Typen? Ja, auf Udo Golfmann. Ja. Also, da muss ich jetzt nochmal neu anfangen. Denn du musst mir zuhören. Ich lach mich scheckig über die, die impfen. Tun ständig über ihre Krankheiten schimpfen. Uns Nicht-Impfer jagen sie wie einen Hund. Uns scheißegal, denn wir sind gesund. Dadurch haben wir mehr Ausdauer und Lebenskraft. Mit der wird eine neue Welt geschafft. Durch Nichtimpfen können wir noch denken, werden dadurch sehr bald alles lenken. Dann werden auch wieder die Geimpften geheilt und zusammen an einem neuen System gepfeilt. Ja. Gepfeilt. Ja. Das, ja. Das ist eine Hymne. Nicht in Ordnung. So, also das Fundstück ist offensichtlich die Questico-Akademie. Finger in Po Questico. Nein, das ist ein Mitarbeiter der Questico-Akademie. Und aus der Questico-Akademie die Unterseite von Udo Golfmann, der ich... Ja, wie sieht der aus? Das ist schwer zu beschreiben. Also überaus künstlich. Der sieht aus wie so ein Ken von Barbie. Auch mit so einer draufgesetzten Frisur. Der hat auch keine Zähne, sondern so einen weißen Strich da einfach. Ja, das sind so ganz gebleachte, wahrscheinlich falsche Zähne. Und so ein extrem falsches gebotoxtes Lächeln. So einem ganz, also da, ich nehme, entweder ist das Botox oder eben Photoshop. Also dass da jede Kontur aus dem Foto... Der sieht wirklich aus wie so eine Puppe. Vor allen Dingen, wenn man den Mund weghält, dann sieht man das Lächeln nicht an den Augen. Nein, nein, das wäre ja auch verrückt. Und Udo Golfmann ist der Meinung, jeder Mensch kann mit den Engeln sprechen. Nein, dieser Meinung ist er nicht. Steht da aber. Nein, das steht da nicht. Du meinst jeder Mensch? Ja. Jeder Mensch kann mit den Engeln sprechen. Das ist vermutlich sogar wahr. Weil ja, es gibt ja Leute, die so sprechen. Niemand weiß, was ein Mensch ist. Also guck mal, was der anbietet, geiles. Der bietet dir an der Questico Akademie ja Kurse an. Achso, übrigens, akademie.questico.de/advisors/details/name/Udo+Golfmann. Ja, also der bietet an Engel-Reading und Engeltherapie, das kannst du bei dem in Anspruch nehmen oder lernen oder was auch immer. Und der ist spezialisiert als Engeltherapeut und Angel-Card-Reading. Mhm. Meine Güte, sieht der Typ übel aus. Und falls du dich fragst, Udo Golfmann ist seit seiner frühen Kindheit ein hellsichtig begabtes Engelmedium. Mhm. Er wurde von Doreen Virtue Certified Angel Card Reader und Angel Therapy Practitioner ausgebildet und hat dadurch die Berechtigung, nach ihrem System zu unterrichten. Er arbeitet seit vielen Jahren mit der Ebene der Erzengel, der Naturgeister und der Jenseitswelt. Und lehrt anderen Menschen, mit ihren Engeln, Feen, Elfen und lieben Verstorbenen in Kontakt zu treten. Sie also zu fühlen und zu sehen und zu hören. Seit über 20 Jahren berät er Menschen in schwierigen Lebenssituationen und hilft ihnen, neue Wege zu beschreiten und scheinbar ausweglose Situationen hinter sich zu lassen, um somit wieder positiv in die Zukunft schauen zu können und durch positiv geprägte Glauben und Verhaltensmuster eine Realität des Glücks, der Liebe und des Wohlstands zu kreieren. Also das hier ist übrigens von der Aufmachung her so eine ekelhaft professionelle Seite. Also nicht das gute alte ist Comic Sans, Pink, rosa, Pink, gelb, orange gestreifter Hintergrund mit grüner Comic Sans Schrift, sondern weißer Hintergrund mit so ganz leichten Mustern, so ein graue Muster. Der Aufbau der Seite ist durchaus so, ne, wie so eine Geschäftsseite mit klaren Schriftarten und so. Guck mal, was sagen eingebettete Facebook- und Twitter-Buttons und sowas. Also entsprechend auf so einer Plattform wird das angeboten und dann ist da die Questico-Schrift ist so ein Türkis-Marine-Dings und die dann Akademie ist orange. Also es beißt sich nicht völlig. Nee, Udo Golfmann ist dann das, diese kaputte Fresse von dem. Und dann gibt es Kursleiterbewertungen. Natürlich nur positiv, ist ja ganz klar, ausschließlich. Eine wahnsinnig schöne und unbeschreibliche Energie, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Das sind alles Sachen von gestern, alle. Ein Wort, Wahnsinn. Es war ein wunderbares Seminar, die Engel der neuen Chakten, was auch immer das heißt, und das göttliche Licht versorgten uns und füllten unsere neu geöffneten Chakren mit der höchsten Energie. Einfach gigantisch, es fühlt sich immer noch sehr kraftvoll und wunderschön an. Ich werde heute nur da sitzen und genießen. Ein ganz dickes Dankeschön, Udo. Das war ein klasse, groß geschrieben, neues Wort Seminar. So, so, der Erzengel hat also ihr neu geöffnetes Chakra mit Energie gefüllt. Also mindestens 3 von den 9 Pforten sind sowas voll mit Engelschlotze-Energie. Und für das Seminar am 24.04. gibt es noch 999 freie Plätze. Zum Spottpreis von 69,99. Da kannst du Ausbildung zum Lichtarbeiter, Lebensberater, Kurs 1.1 mit Zertifikat machen. Das gibt es in 3 Stufen. Und das sind übrigens Online-Zertifikate. Und man kriegt das Zertifikat nach 90 Minuten. Man ist also Lichtarbeiter und Lebensberater mit Zertifikat nach 90 Minuten. Genau, aber das ist eben im Internet, ne? Also du, diese Kurse machst du online. Deswegen gibt es auch noch 999 freie Plätze. Ja. Mich wundert, dass es noch so viele freie Plätze gibt. Mich auch. Weil das nämlich auch das maximal Mögliche ist, dass so ein Zähler mit drei Ziffern... Gibt es denn noch mehr tolle Kurse? Kann man da noch mehr bei dem lernen, außer einen Lichtarbeiter zu lernen? Ja, du kannst Ausarbeiter und Lichtarbeiter Kurs 1.2 mit Zertifikat. Ja, aber weiter unten gibt es da vielleicht noch mehr. So, das war's. Also kannst du einen Lichtarbeiter dann mir quasi eine Glühbirne reindrehen? Oder? Oder alles andere, was so, so Platz ist. In ja, die schön, Fassung, meine ich. Übrigens, der Rechtschreibfehler wurde zweimal gemacht, denn das Lehren des göttlichen Lichtes der Engel sieht Udo Golfmann als seine Lebensaufgabe, denn er sagt, jeder Mensch kann mit den Engeln sprechen und meine Aufgabe ist es, alle Ängste und Blockaden, die einer klaren Kommunikation mit den Engeln im Wege stehen, in meinen Seminaren zu beseitigen. Udos Versprechen, der redet natürlich über sich in der dritten Person, ist, dass jeder Mensch es lernen kann, mit seinen Engeln zu kommunizieren. Und abends essen wir im Restaurant ein bisschen Fisch. Ja, auf dem Tisch. Mich kannst du mit dem Fisch auf dem Tisch nicht hinters Licht führen. So ist es. Gibt es denn noch mehr Kurse? Oder ist das nur der Udo Golfmann? Oder gibt es da noch mehr? Kurskategorien. Medium und Channeling, das möchte ich gerne können. Aber Leben und Wohnen will ich auch gerne können. Magazin. Tarot und Karten legen. Das ist nicht so. Oh. Wow, da kommt auch, das ist also ein Mann. Also okay, das war nicht klar. Stefan Schmidt sieht auch aus wie so ein gehäuteter Pfirsich mit Grinsefresse. Das ist auch geil. Er stellt seine Seminare vor, er stellt die einfach nur vor und verlangt dafür einen Euro. Und es gibt noch 497 freie Plätze. Oh man. Was macht er denn so? Lehnromant? Was ist das denn? Ich weiß es nicht. Darunter bietet Stefan Schmidt Lehnromant und Rückführungen an. Aber der ist deutlich günstiger. Der will nur 20 Euro. Ja, so viel dazu. Dann würde ich sagen, reicht es. Ja. Das war heute auch nicht in Ordnung. Ja. Die dunklen Künste. Das ist so. Wie alles eigentlich? Also wir haben jetzt ein paar Spezialfolgen vor. Ne? Ich weiß jetzt jedenfalls, warum der Butler das Ding loswerden wollte. Ja, das gehört jetzt nämlich uns. Ja, das ist, war finster. Ja. Ein finsterer Schachzug. Unaussprechlich finster. Unaussprechliche Kulte. Ja, wir, demnächst kommen ein paar so, wir haben extrem viele Bücher noch hier rumliegen. Also ja, also wir haben, wir sind sehr schön eingedeckt. Bis für die nächsten Folgen ist genug Material da. An dieser Stelle auch schon mal, einfach vorläufig schon mal ein kleiner Dank an die Hörerin Kirsten, die uns sehr großzügig beschickt hat. Dann müssen wir aber den Guru mir auch nochmal erwähnen. Ja, den natürlich auch und alle anderen auch. Und dann eben, wenn es dann konkret wird, sowieso nochmal. Ja. Ja. Schluss. Achso, eine Sache gibt es noch, ist der VIP-Club, das VIP-Club-Mitglied und Lesostunden-Medaillenträger. Wer war es denn gleich? Also ich musste noch. Fliegenschubser war es. Ja. Der wünscht sich eine Musik und natürlich werden wir dem Folge leisten von der Band Defeated Sanity mit dem schönen Titel Fatal Self-Inflicted Disfigurement. Das klingt doch sehr schön. Ja. Also, ja, was soll man noch sagen zum Abschluss? Immer schön Zen bleiben? Immer schön den Weg des Tao entlang gehen. Und schön auf die neuen Pforten aufpassen. Ja, nicht, dass da irgendwie einer einen reinbaut. Eben. Und in diesem Sinne noch einen charmanten Nachmittag. We'll be right back. sind VIP-Club. Wir im VIP-Club und ich habe ja versprochen, einen kleinen Text über Nina Hagen zu lesen. Und es gibt ein Gewinnspiel, wenn der Leser, der Hörer, Hörix, da, wenn Dix Hörix nach dem Text einen Tipp abgibt, ob ich Nina Hagen gut oder schlecht finde und der richtig ist, dann würde ich mit Dix Organismix mal ein Malzbier trinken. Also dem ersten Einsendix. Dix, erst Dix, Einsendix. So, jetzt kommt der Text. Ich kann Krieg und Ungerechtigkeit nicht leiden, aber Nina Hagen hasse ich. Aus zahllosen Gründen. Sie ist eine Verkörperung all dessen, was ich so richtig von Herzen scheiße finde. Sie ist wieder ein Brennglas des Irrsinns, ein Sammeltrichter des verstrahlten Esoterismus, die Galionsfigur der Abartigkeit und sie hat nichts, also wirklich nichts mit Emanzipation zu tun. Wäre ich eine Frau, würde ich sie sofort und zwar im Interesse aller Frauen bitten, sich zum Mann umoperieren zu lassen. Denn dieses Ding ist nicht gerade ein Aushängeschild, für das ja eigentlich an Aushängeschildern nicht arme weibliche Geschlecht. Alles an ihr nervt, und zwar auf so richtig unerträglich penetrante, dumm dreiste Art. Nichts an ihr ist gut, weder ihr Dachschaden noch ihre kaputter Clown meets the Muppets meets schwerpubertäre 14-jährige Aufmachung und am allerwenigsten das krächzige Geschnarre und Gekiekse, das sie die Dreistigkeit für Gesang auszugeben besitzt. Herrgott doch mal, die Frau ist bald 60 und Leute, die diese Kreatur als Künstlerin bezeichnen, halten wahrscheinlich auch die Diddelmaus- und Granulfink-Färbung für Kunst. Übertreibung als Stilmittel von mir aus, es gibt ja Menschen, die mir das auch unterstellen würden, aber Übertreibung um der Übertreibung willen, ohne Stil und erst recht ohne Mittel, vor allem in einem Ausmaß, das so augenverprügelnd und ohrenschindend over the top ist, ist einfach nur nervig und arm und viel, viel zu einfach. Es ist banal. Diese Frau verstört nicht, sie irritiert nicht, sie schockt nicht, nein, sie nervt einfach nur und widert an. Und wenn alles, was man kann, ist, die eigene Peinlichkeit entweder zu ignorieren oder bereits gar nicht mehr wahrzunehmen und Grund wie endlos abzufeiern, dass man vollständig den Kontakt zur Realität verloren hat und nur mehr eine unfreiwillig komische Freakshow gehobenen Alters darstellt, dass man ledriges und dilettantisch bepinseltes, fleischgewordenes Dadaismus ist, das aber wenigstens auf kolossal auf die Nerven gehende Weise, dann ist das einfach nur komplett erbärmlich und verachtenswert. Wobei man eigentlich selbst den Dadaismus für ihren Schutz nehmen muss, denn der stand neben beschissen schäbigen Bildern wenigstens noch für totalen Zweifel an allem absoluten Individualismus und die Zerstörung von gefestigten Idealen und Normen. Wohingegen dieses Monster genau das Gegenteil davon ist. Sie ist eben nur beschissen schäbig. Keine Spur von Zweifel daran, dass ihre zusammengesponnene Droidendödelei stimmig und in sich schlüssig ist. Das ist sie, dass sie wirklich mit E.T. geplaudert hat und was sie sich sonst alles so einbildet. Dafür ist sie viel zu bescheuert und in ihrer kreischig überdrehten Art ist sie gerade eben nicht individuell, sondern nur die Ikone von ihresgleichen, von persönlichkeitslosen Würmchen, die ihre eigene Lehre mit hysterischer und vor allem ostentativer Verstrahltitesse anfüllen müssen, um sich überhaupt noch irgendwie selber wahrnehmen und fühlen zu können. Endlich wird dadurch die Abscheu von ihr so groß, dass die gefestigten Ideale und Normen nicht nur nicht mehr der Gefahr der Zerstörung ausgesetzt, sondern gar noch stabilisiert werden. Denn wenn ein Anhänger selbiger sie als Alternative, denn natürlich ist sie völlig unfähig, Kritik auszuhalten, aufzufassen, genötigt wird, würde wohl selbst ich lieber die CDU stattdessen wählen. Fazit, wer angesichts dieser furchtbaren Person nicht Lust bekommt, das Recht auf körperliche Unversehrtheit ausnahmsweise bitter zu beklagen und sich dann aber zu fragen beginnt, ob für dieses Wesen Menschenrechte überhaupt gelten, ist vermutlich ein besserer Mensch, als ich es bin. Ja, das war ein schöner Text. Der ist ja auch schon ein paar Jährchen alt. Wann hast du den eigentlich geschrieben? Das ist von 2011? 2011, ja. Schön, schön, ein schöner Erfolg. Ja, also das Rätsel ist jetzt offen und man darf da gerne sich dran beteiligen. Ansonsten noch ein Schwank aus meinem Leben. Ich habe einen neuen Nagellack, der ist von H&M und hat nur 2,95 gekostet. Dementsprechend ist der auch echt nicht gut. Nicht cool. Doch, jetzt etwas völlig anderem. Death Metal! Ja.